So, Hallöchen und willkommen, meine lieben Masochisten, zur dritten umfangreichen Lesung eines erotischen Winkler-Romanes. Ja, es ist wieder soweit. Ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt, also lasst uns keine Zeit verschwenden und direkt zum Vorwort springen. Erotische Kurzgeschichten, Band 1. Vorwort. Ich schreibe seit meinem 12. Lebensjahr Geschichten. Auch wenn dieses Buch hier etwas spezieller ist, so habe ich mit Fantasy-Geschichten angefangen. Vorbild waren damals unter anderem Tolkien und Paolini. Trotz meiner Lese-Rechtschreibschwäche ist dies eine meiner größten Leidenschaften. Ich schreibe von Fantasy über Horror bis hin zu Erotik-Geschichten, schreibe fast alles. Mein ADS macht es mir manchmal auch schwer, mich auf Bestimmtes zu konzentrieren. Aber bei Themen, die mich interessieren oder faszinieren, ist das für gewöhnlich genau andersherum. Mit Erotikgeschichten habe ich im Alter von etwa 23 angefangen. Meine Leidenschaft für erotische Gespräche und meine große Fantasy ist mir dabei immer eine große Hilfe. Ich habe mir für meine Fantasy, Geschichten, auch einige der anderen Genres für eine eigene Welt geschaffen. Eine Welt, in der fast alle meiner Geschichten, die ich schreibe, spiele. Manche Geschichten treffen in den verschiedenen Büchern zusammen. Andere werden nur am Rande in anderen erwähnt. Nur ein kleines, anschaulicheres Beispiel. So kommt ein Charakter einer Geschichte in einer anderen kurz vor, begegnet einer anderen Figur, die wiederum eine eigene Geschichte und ein eigenes Buch hat. Aber das ist für dieses Buch hier erstmals nebensächlich. Ich will damit nur sagen, dass ich sehr viel Zeit und Gedanken für meine Bücher aufwende. Mein Ziel war es damals, damit eine Welt zu schaffen, in der alles möglich ist. Für mich, der sich diese Welt ausgedacht hat, ist es ein Rückzugsort, wen ich vom Alltag des Lebens erschlagen werde. Dennoch möchte ich hier dazu sagen, dass ich ein durchaus in der Realität lebender Mensch bin. Meine Geschichten sind ein Hobby und lange Zeit habe ich mich geweigert, auch nur eine davon zu veröffentlichen. Es handelt sich dabei ja um meine Welt, die ich mir selbst geschaffen habe. Doch auf Bitten vieler habe ich beschlossen, es einfach mal zu versuchen. In dem Fall dieses Buches möchte ich nun, noch bevor es losgeht, sagen. Es handelt sich dabei um erotische Geschichten, wie der Titel schon zeigt. Um es deutlicher zu machen, es handelt sich um sexuelle Abenteuer, in denen auch deutlich beschrieben wird, was passiert. Es ist nicht mein bevorzugter Genre zum Schreiben, doch wie die meisten Menschen, so bin auch ich jemand, der es mag, sich einfach mal in der Fantasie hinzugeben und einfach mal zu sehen, wohin der Weg führt. Mein Ziel ist es, und durchaus mache ich auch kein Geheimnis mit diesen Kurzgeschichten, die Fantasy und auch die sexuelle Lust anzuregen. Es würde mich freuen, wen es auch den einen oder anderen gibt, der daran mehr als nur Lesespaß hat. Klammer auf, Zwinker, Klammer zu. Ich hoffe auf Verständnis, wen es um Rechtschreibfehler und Grammatik geht. Wie ich bereits erwähnte, ich bin leider nicht so geschickt, wen es um Rechtschreibung geht, obwohl ich mich sehr bemühe. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei den Kurzgeschichten. Ein kleines Wort der Warnung. Diese Geschichten sind für Menschen gedacht, die offen mit dem Thema Sex umgehen. Es kommt in verschiedenen Geschichten durchaus auch zu gleichgeschlechtlichem Sex. Und es handelt sich dabei nicht nur um Frauen, sondern auch um Männer. Auch gibt es verschiedene Geschichten, in denen es durchaus mit mehreren Menschen zur selben Zeit und am selben Ort zum Sex kommt. Es handelt sich also kurz gesagt nicht um den einfachen und klassischen Sex zweier Menschen, sondern es wird sich durchaus mit dem Thema Sex sehr ausführlich und offen umgegangen. Die Geschichten sind meistens, wen auch nicht, immer aus einer Ich-Perspektive geschrieben. Jedoch gingt es auch die eine oder andere Geschichte, die aus einer Sicht von Dritten geschrieben ist, und auch mal aus der Position der Frau und des Mannes. Das soll heißen, der Leser schlüpft in die Rolle von Mann oder Frau. Da ich selbst ein Mann bin, weiß ich nicht so gut, ich es aus der Sicht der Frau schreiben konnte, jedoch hoffe ich, dass entsprechend gut ist. Dasselbe gilt für die Orte, an denen es zum Sex kommt. Den dies soll keinen langweiligen, einfach Blümchensex im Schlafzimmerbuch bei abgedunkelten Fenstern und ausgeschaltetem Licht sein. In nur einer maximal zwei Stellen beschreibend sind. Ich glaube, inzwischen verliert das ein bisschen. Unter uns? Das wäre ja auch eher langweilig zu lesen und vor allem auch zu schreiben. Oder? Ich wollte ja beim Schreiben ja genauso meinen Spaß haben, wie ich hoffe, dass ihr ihn beim Lesen haben werdet. Noch ein kleiner Zusatz. Langsam reicht es aber mit dem Vorgelaber, oder? Sorry. Sex ist etwas, das man immer geschützt haben sollte. Nicht wegen Kindern zeugen. Nee, warum auch? Sondern wegen Krankheiten. Wenn man natürlich weiß, dass der Partner gesund ist, ist das was anderes. Aber man sollte trotzdem immer vorsichtig sein. Also möchte ich hier nur anmerken, sowas wie Kondome lasse ich beim Schreiben selbstverständlich weg. Das finde ich verstaut, beim Lesen etwas die Stimmung. Aber seid im realen Leben bitte immer vorsichtig. Lieber aufpassen und glücklich, als einmal Spaß und lebenslanges Bedauern. Info. Das gibt es doch nie. Das gibt es doch nicht. Jetzt labert der immer noch. Also das steht da. Ja, tut mir leid. Im Mittelalter war das alles anders als heutzutage ist. Beispielsweise war es in der Zeit verboten, außer der Missionarsstellung noch andere zu praktizieren. Etwas, was ich hier natürlich weder verwenden kann noch will, ist das Alter. Im Mittelalter galt man schon früher als heute erwachsen. Das Erwachsenenalter hatte man als Mädchen bereits mit 12 Jahren. Als Junge galt man erst ab 14 als erwachsen. Im Mittelalter war das allerdings etwas anders umschrieben. Es gab 3 Altersgrenzen für Kinder. Immer in 7er Schritten. Das letzte, also das für M12 und für J14 Jahren heißt Adolescentia. Darauf will ich hier aber gar nicht weiter hinaus. Im Mittelalter war es besonders unter armen Bauern normal, ein Haus zu haben, in dem nicht wie heute viele Zimmer waren, sondern es handelte sich um ein Haus mit meist einem, maximal 2 großen Räumen. Es gab auch die sogenannten Langhäuser, die meist nicht nur eine, sondern gleich mehrere Familien beherbergten, die alle auf engem Raum zusammenlebten. Damals war es normal, dass meist gleich 3 Generationen in diesem Haus wohnten. So kam es, dass Kinder bereits früher als heute Sex mitbekamen und entsprechend auch früher aufgeklärt waren. Da in dem großen Raum sowohl gekocht, gegessen, gelebt und auch geschlafen wurde, kam es natürlich unter den Erwachsenen auch zum Sex. Daher konnten Kinder den Eltern oder sogar den Großeltern zusehen. Das kommt mir jetzt sehr bekannt vor. Für uns heutzutage keine angenehme Vorstellung, damals aber vollkommen normal. Zumindest unter den ärmeren Familien. Warum erzähle ich es euch? Das Buch handelt doch von Kurzgeschichten und soll nicht lehrreich sein. Kapital 12 wie auch 13 spielen in Epochen, in denen es nicht ungewöhnlich war, dass genau solche Fälle passieren konnten. Natürlich kommt es zu keinen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen. Ich wollte aber, dass jeder versteht und es nicht zu einem empörten Aufschreie kommt. Dieses Buch soll ja keine Pädophilen mit Material versorgen, sondern es soll vor allem erregend und angenehm sein. Ich selbst finde ja Männer und Frauen ab 40 plus geil. So, das war es auch mit dummem Gelaber. Ihr könnt hoffentlich nach dem Inhaltsverzeichnis eure Fantasie schweifen lassen und hab eine angenehme Zeit. Am Ende jedes Kapitals habe ich eine Tabelle mit den Namen der Figuren eingefügt. Kapital 1 – Der Traum. Zitat: Mir träumt, was mein Herz ersehnte, und mein Wunsch mir zeigte, was ich begehrte. Rainer Winkler, 30.12.2018. Ist bestimmt auch so passiert. Es war ein schöner und warmer Sommertag. Mein Freund und ich gingen spazieren. Er wollte mir einen Ort zeigen, der im Wald lag und nicht viele kannten. Er trug ein schwarzes Shirt, eine kurze Hose und offene Sandalen. Ich spürte, wie mich die Erregung feucht werden ließ, als ich daran dachte, dass zwischen seinem geilen Schwanz und meiner Hand nur der dünne Stoff lag. Die Erinnerung an die vergangene Nacht machte es auch nicht besser. Er trug nie Unterwäsche und das hatte auf mich eine Wirkung, die er kannte. Ich trug brav einen Slip und BH, darüber ein weißes Top und eine kurze, enge Hose. Ein Rock und kein Slip wäre im Moment vielleicht aber auch lieber gewesen bei der Hitze. Seine Hand lag auf meinem Po und meine auf seinem, während wir den kleinen Waldweg entlang gingen. Die Blätter um uns her wiegten sich im Wind und ein angenehmes Rauschen erfüllte die Stille. Es wurde langsam dunkler, während wir immer weiter gingen. Ich klammerte mich an ihn, als in der Nähe ein paar Äste knackten und ich erschrak. Es blieb abrupt stehen, ging in die Hocke und zog mich mit sich. Er lächelte mich an und zeigte stumm zwischen zwei großen Eichen. Ich folgte seinem Zeichen und sah kurz darauf einen großen weißen Hirsch mit einem mächtigen Geweih, wie eine Krone zwischen den Bäumen entlang stehen. Er blieb stehen und schaute zu uns herüber. Rainer hob die Hand, als wolle er einen alten Freund grüßen. Der Hirsch blieb stehen, schaute uns eine Weile an, bevor der Kopf leicht senkte. Er drehte sich um und verschwand wieder zwischen den Bäumen und Büschen. Wir blieben noch einen Moment in der Hocke, dann standen wir auf und gingen weiter. Ich konnte noch nicht ganz verstehen, was gerade passiert war. Es verging eine Weile, in der ich darüber nachdachte. Dann meinte ich: Was war das gerade? Er lächelte. Man könnte sagen, das ist der König im Wald. Als er noch ein Kitz war, habe ich ihn gefunden. Seine Mutter war in der Nähe von einem Auto erwischt worden. Als ich ihn ansah, meinte er: Nicht von meinem. Ich habe ihn aufgezogen. Als er ein bestimmtes Alter hatte, wollte er immer in den Wald. Als ich ihn mit hochgezogener Augenbraue anschaute, fügte er hinzu: Er verschwand immer längere Zeit, bis er irgendwann nicht mehr kam. Irgendwann habe ich ihn dann hier gesehen. Eine Weile gingen wir schweigend weiter und es wurde wieder heller. Erst dachte ich, wir würden den Wald wieder verlassen, dann merkte ich, dass wir auf eine Lichtung zugingen. Es dauerte einen kleinen Moment und wir kamen zum Rand der Lichtung, so dass wir am Rand einer leicht ovalen Kreis aus Bäumen standen, in dessen Mitte vereinzelte Bäume standen. Auf der Wiese der Lichtung standen verschiedene Blumen, von Tulpen bis Gänseblümchen. Einige kenne ich nicht, doch es war ein wunderschöner Anblick. Jeder der Bäume stand auf einer leichten Wölbung, als verberge sich darunter etwas. Wehen der Wind durch das hohe Gras und die Blumen wehte und sie so in Bewegung versetzte, hatte man das seltsame Gefühl, der Boden würde sich bewegen. Nach einem Moment, den er mir gab, um die Aussicht zu genießen, führte er mich auf die Lichtung und wir setzten uns unter eine große Eiche. Wir schwiegen und ich konnte mich nicht satt sehen. Um uns herum ein Rand aus Bäumen, der wie eine Mauer aussah. Eine Wiese voller Blumen und den großen Eichen auf den Wölbungen der Erde. Er lächelte mich an und hatte den Arm um mich gelegt. Ich ließ mich von ihm an seine Brust ziehen. Er war offenbar zufrieden mit seiner Überraschung. Wir redeten über dieses und jenes, während wir aneinander gekuschelt dasaßen. Es war nicht viel Bedeutungsvolles, aber uns genügte die schlichte Tatsche, dass wir zusammen waren und uns niemand stören konnte. Da ich erst 19 war und noch zu Hause wohnte und er in seiner WG nie wirklich Ruhe fand, war es schwer, ein paar ruhige Momente zu haben. Ohne es bewusst zu bemerken, fingen wir an, einander zu streicheln. Wir küssten uns und unsere Leidenschaft, die immer eine kleine Flamme ist, fing an aufzuleuchten und heller zu werden. Nach einer Weile ließ er seine Hand über mein halbnacktes Bein wandern, was mich ganz stillhalten ließ. Er kam meinem Unterleib sehr nahe und ich spürte Hoffnung und Erregung. Ich hatte es bis dahin noch nie im Freien gemacht. Outdoor, wie er dazu nannte. Wir hatten vor ein paar Tagen mal darüber geredet, dass wir das mal ausprobieren wollen. Er war darin etwas erfahrener als ich. Anscheinend hatte er das wohl jetzt mit mir vor. Ich spürte, wie es mich erregte, daran zu denken, ihn hier unter diesem schönen Baum in mir zu spüren. An diesem Ort schien mir alles möglich. Es machte mich zwar etwas unsicher, dass er uns hier jederzeit jemand überraschen konnte, aber gerade sowas war doch das Interessante, oder? Es war wie in einer anderen Welt. Er küsste meinen Nacken und flüsterte mir ins Ohr. Möchtest du, dass ich weitermache? Mir war klar, dass er damit nicht meinte, dass er damit nur meinte, dass er mich weiter küsste, sondern dass er mich ausziehen wollte. Ich nickte nur, während er mich am Nacken küsste und seine Hand weiter über meine Hose wandern ließ, spürte ich, wie meine Scheide immer feuchter und bereit für ihn wurde. Ich kannte das Gefühl und liebte es, wen er anfing, mich zu streicheln. Meine Hand lag mittlerweile auf seiner härter werdenden Erektion. Durch den dünnen Stoß konnte ich spüren, wie er härter wurde. Er öffnete den Knopf meiner Hose, ließ die Hand in die enge Hose und direkt unter meinen Slip wandern. Schon als sein Finger mich berührte, wusste ich, was als nächstes passieren würde. Er ließ den Finger etwas über meine feuchte Scheide wandern, bis er feucht genug war, und dann schob er ihn ein Stück in mich hinein. Ich stöhnte wie er und wand mich, doch seinem starken Griff war kein Entkommen möglich. Nicht, dass ich das gewollt hätte. Er veränderte seine Position ein wenig und ich spürte, wie seine Finger tiefer in mich rutschten. So, mit den Fingern in mir, küsste er mich leidenschaftlich, während ich stöhnte, wen sich seine Finger bewegten. Nach einer Weile zog er sie mir herunter, sodass ich ihn loslassen musste. Das gefiel mir gar nicht, denn ich hatte es gerade erst geschafft, meine Hand in seine Hose zu schieben. Er setzte sich wieder neben mich und ließ seine Hand auf meinem nun nackten Oberschenkel erneut zu meiner Scheide wandern, die inzwischen natürlich nicht mehr nur feucht, sondern regelrecht nass war. Mein weißes Höschen hatte bereits feuchte Stellen und er lächelte. Ich wollte ihn nun richtig anfassen und ließ meine Hand wieder auf seine Hose sinken. Dieselmal allerdings schob ich sie direkt in die Hose. Ich spürte die Schamhaare an meiner Handfläche, als ich darüber streichelte. Kurz darauf spürte ich seinen inzwischen auch harten Schwanz. Ich spürte, wie er sich vor Freude leicht anspannte, als ich ihn in die Hand nahm und anfing zu bewegen. Ich liebte es, ihn anzufassen. Er war so gut wie immer hart und wen nicht, konnte ich ihn sehr geschickt überreden, wen die Handarbeit nicht half. Er streichelte mich weiter und ich spürte, wie erregt er durch meine Berührung wurde. Nach einer Weile stand er auf, zog sich Shirt und Hose aus, während ich dasselbe machte. Er drückte mich noch im Stehen gegen den Baum. Ich spürte, wie meine Erregung zu kochen begann. Er küsste mich intensiv mit Zunge, während er sich nackt an mich drückte. Ich spürte die harte Rinde im Rücken und seinen Körper vor mir. Sein Penis, mittlerweile vollkommen aufgerichtet, drückte Breites zwischen meine Beine, die ich ein wenig öffnete, damit der über meine nasse Muschi rieben konnte. Ich stöhnte, als er ihn über meine empfindliche Stelle rieb. Er war so geil und die Tatsche, dass wir auch noch draußen waren und jederzeit hätten erwischt werden können, machte mich zusätzlich heiß. Er meinte Tatsache übrigens. Er legte eine Hand je links und rechts an meine Oberschenkel, um mich hochzuheben und in mich eindringen zu können. Als er in mich stieß, groß und hart, spürte ich, wie gut er sich in mir anfühlte. Er keuchte und stöhnte vor Lust. Ich war immer schon recht eng gebaut, so dass es für ihn sicher genauso erregend war wie für mich. Als er tief in mir war, spürte ich, wie er sich in mir bewegte. Ich legte meine Arme um seinen Hals und stöhnte laut, während er sich immer wieder hart und tief in mich schob. Mir war sogar egal, ob mich jemand hören würde. Ich wollte in dem Moment nur ihn wollte, dass er mich weiternahm und mir zeigte, dass ich sein allein war. Es dauerte nicht lange, aber war dafür intensiver, als ich es je erlebt hatte. Jeder Stoß war hart und tief. Er küsste mich, um zu verhindern, dass ich zu laut wurde, während ich spürte, wie sich unsere Körper ihrem Höhepunkt näherten. Es war geil und ich wollte mehr. Ich nahm seine Hand und legte sie auf meine Brust, während seine Stöße langsamer wurden, aber dafür schneller und tief zustießen. Er wollte, dass ich auf dem Rückweg spürte, wie wund er mich gefickt hatte. Das war wieder typisch für ihn. Sein langsames, aber stetiges Stoßen wurde anstrengender und ich wusste, dass er gleich kommen würde. Er stieß nochmal tief in mich und ich spürte, während er stöhnte, wie er seinen geilen Saft in mich goss. Ich stöhnte laut und spürte, wie mich mein Orgasmus erfüllte, während er noch mit zwei weiteren Stößen den Rest in mich spritzte. Das Gefühl seines Spermas dazu noch in mir zu haben, es gab kaum was Schöneres. Dann blieb er in mir, atmete schwer, während auch mein Orgasmus langsam nachließ und nur ein Gefühl vollkommener Zufriedenheit zurückließ. Nach einem Moment, den wir noch genießen wollten, zog er sich aus mir zurück. Ich spürte, wie sein Sperma aus mir herauslief, als er mich wieder auf die Füße stellte. Seine Hände an meinem Po küsste er mich, während ich mich an ihn drückte und meine Arme um ihn gelegt hatte. Etwas zittrig auf den Beinen setzten wir uns neben unsere Kleidung ins Gras, Arm in Arm. Wir wussten, es war nur ein Traum. Anhang 1, der Traum. Name Sophie, Alter 19, Geschlecht weiblich, Größe 1,65, Haare schwarz, sexuellen Neigungen Outdoor. Zusatz: träumt von Freiheit. Name Rainer, Alter 20, Geschlecht männlich, Größe 1,80, Haare braun, sexuellen Neigungen Outdoor. Zusatz: ist ein Traum. What the fuck? Abschlusswort: Der Hirsch, der kurz erwähnt wird, ist als eine klare Erinnerung an jemanden aus meinem realen Leben gedacht, den ich vor vielen Jahren kannte und der sich selbst das Leben genommen hatte. Aufgrund seiner sexuellen Vorlieben und seiner sexuellen Vorlieb für Männer wurde er so lange gemobbt, bis er sich schließlich umbrachte. Der weiße Hirsch soll den Geist der Freiheit zeigen und uns so an ihn erinnern. Außerdem daran, dass Diskriminierung, egal ob aus Grund der Hautfarbe oder Sprache oder des Sexuallebens, etwas ist, was grausam und unnötig ist. Und das ist auch garantiert nicht erfunden. Kapital 2: Die Hütte in den Bergen. Wir sind jetzt bei knapp 23 Minuten und haben erst 15 von 143 Seiten. Scheiße, ey. Warum mache ich das überhaupt? Als ich 21 wurde, wollte ich mich zum Schreiben in eine abgelegene Ecke zurückziehen und habe mir daher in Österreich ein kleines Blockhütte in den Bergen gemietet. Natürlich sinngemäß im Winter, sodass es auch schön warm in der Hütte und kalt draußen war. Ursprünglich wollte ich mit meiner Frau dahin, aber sie hatte leider kurz zuvor aus familiären Gründen abgesagt. Ärgerlich, aber was sollte ich machen? Die Reise war gebucht und auch längst bezahlt. Also beschloss ich, alleine zu fahren, und ich konnte die Zeit ja zum Schreiben nutzen, da ich ohnehin die Hoffnung hatte, da auf bessere Ideen für meine Geschichten zu kommen. Die Fahrt dauerte einige Stunden, und so war ich schon etwas geschafft, als ich ankam. Bei meiner Ankunft stand bereits Frau Schuster auf der Veranda und erwartete mich. Es war eine schöne, schlanke Frau mit Kurven und großen Brüsten. Allerdings für meinen Geschmack etwas zu jung. Sie konnte nicht älter als 25 sein. Da ich eher also nur er, auf Frauen um die 50 stand, nahm ich ihre Schönheit nur am Rande wahr. Sie war definitiv nicht eine von denen, die mein Interesse wecken würden, obwohl ich zugeben muss, dass sie schöne Hüften hat, wie sie so auf mich zukommt. Sie reicht mir die Hand. »Hallo, Sie müssen Herr Winkler sein. Ich bin Frau Schuster.« Ich nickte und gab ihr die Hand. Lag ich also richtig? »Mein Mann hat Ihnen alles erklärt?« Sie kam direkt zum Punkt. »Sind wir jetzt in der Gegenwart oder in der Vergangenheit? Entscheide dich!« Solche Menschen mochte ich. Viele versuchten immer, erst lange Gespräche zu führen oder fragten einen endlos über die Reise aus. Nicht so Frau Schuster, wie es aussah. Ich nickte erneut. »Ja, wir hatten per Mail geschrieben«, sie lächelte. »Ich muss Ihnen allerdings mitteilen, dass im Laufe des Abends wohl noch ein weiteres Paar«, bei den Worten sah sie an mir vorbei zum Auto, als ob sie hoffte, meine Partnerin zu sehen, »kommen würde.« Sie runzelte die Stirn. »Ist Ihre Partnerin nicht mitgekommen?« Ich lächelte über die Verwirrung, erklärte ihr, was los war. »Oh, das tut mir leid«, meinte sie. Allerdings sah sie nicht danach aus. Ihr Handy klingelte und ich wunderte mich, dass sie hier überhaupt Empfang hatte. »Entschuldigen Sie mich kurz?« Ich nickte und entfernte mich Richtung Auto, so dass sie in Ruhe telefonieren könnte. Als das Gespräch offensichtlich länger dauerte, beschloss ich schon mal, die ersten Sachen aus dem Auto zu räumen. Viel hatte ich ja an sich nicht mit. Neben Kleidung, ein paar Lebensmitteln, gab es eigentlich nennenswert nur meinen Laptop, den ich zum Arbeiten benötigen würde. Kurz darauf kam Frau Schuster hinzu und meinte, »Sie würden also alleine hier bleiben?« Ich nickte. »Wäre das ein Problem? Mir macht das nichts aus, alleine zu sein. Im Gegenteil. Das ist zusammen mit der Aussicht und Atmosphäre hier genau das richtige Klima, um eine Romane zu schreiben.« Sie sah mich überrascht an. Nach einem Moment fasste sie sich wieder. Dann fiel mir ihre Formulierung auf. »Was meinen Sie eigentlich mit, dass ich hier alleine sein würde?« Mir fiel die Mail von zwei Abenden zuvor ein, in der es geheißen hatte, dass ein weiteres Paar separat über die Zeit in der Hütte sein würde. »Ich dachte, Ihr Mann meinte, ein älteres Paar würde auch hier wohnen.« Sie sah mich ärgerlich an. »Ja, die haben eben abgesagt.« Sie sah etwas verstimmt aus. »Oh, das ist nicht gut. Dann auch noch im letzten Moment absagen ist auch nicht gerade höflich.« Sie sah verlegen aus. »Ja, das ist es allerdings nicht. Das Problem ist jetzt allerdings, wen Sie bleiben wollen, müsste ich daher das Doppelte von Ihnen verlangen, wie mit meinem Mann abgemacht war.« »Klar.« Sie sah mich nervös an. Ich musste etwas lachen. Sowohl über ihren Blick als auch über diese blöde Situation. Für mich war sowas irgendwie wieder mal typisch. Sie sah etwas verärgert aus. Sie meinte vermutlich, ich würde sie auslachen. Ich erklärte ihr. »Entschuldigen Sie, ich lache nicht wegen Ihnen, sondern weil es so eine typische Situation ist, wie es um mich geht.« Sie sah erleichtert aus und schien nun zu glauben, mir das die Unverschämte bitte erklären zu müssen. »Wissen Sie, wir vermieten das Haus normalerweise an zwei oder drei Paare gleichzeitig. Wie Sie vielleicht gesehen haben, gibt es ja einen recht großen Aufenthaltsraum, eine recht große Küche und ein Haus allgemein ist eben sowohl von Wohn- als auch Grundfläche sehr groß. Daher ist der alleinige Unterhalte relativ euer.« Ich hob die Hand, um sie zu unterbrechen. »Ich selbst habe ein Grundstück mit fast 2000 Quadratzentimetern Grundfläche. Ich kenne dies also.« Sie sah erleichtert aus. Ich lächelte. »Das ist kein Problem. Also 1250 Euro, richtig?« Sie sah mich erstaunt an. »Ist das wirklich in Ordnung?« Ich nickte. »Natürlich, Sie müssen Ihre Kosten ja auch decken. Und wen jemand kurzfristig absagt, ist das alles andere als gut für Sie.« Ich sah sie lächelnd an. »Außerdem würde ich wieder nach Hause fahren. Würde mich das zwar billiger kommen, aber es ist ja auch nicht gerade um die Ecke.« Sie lachte etwas nervös. »Stimmt.« Sie sah erleichtert und dankbar aus. »Ich danke Ihnen.« Nachdem wir nochmal alles besprochen hatten, und ich ihr versicherte, ich würde später am Abend das Geld über Online-Banking direkt überweisen, verabschiedete sie sich und fuhr davon, während ich meine letzte Kiste ins Haus brachte. Es war schnell gegangen, ich hatte ja nicht viel dabei, aber sie hatte darauf bestanden, mir zu helfen, als eine Art Entschädigung. Darüber hatte ich wieder gelacht, ließ ihr aber den Willen, damit sie ein ruhiges Gewissen hatte. Sie hatte mir auch versichert, sie würde mir einen selbstgebackenen Kuchen später in der Woche vorbeibringen. Das Haus war schön direkt. Im ersten Raum stand links eine Sofaecke, an der man vorbeikam, mit einem offenen Kamin. Rechts gingen zwei Türen zu je einem Schlafzimmern. Neben den Sofas rechts stand ein großer, massiver Esstisch. Und eine Tür gegenüber der Eingangstür ging in den Gang, zu dessen Seiten rechts eine Toilette und links ein Badezimmer war. Geradeaus war die Küche mit einem schönen Küchentresen und Barhockern. Gegenüber des Tresens war eine weitere Tür, die in ein weiteres Schlafzimmer führte. Und wieder geradeaus vom Gang gesehen war eine Hintertür, die zu einem überdachten Teil der hinteren Veranda führte, auf der zwei Bänke und ein runder Tisch an der Wand standen. So konnte man den Anblick in den Wald genießen. Direkt rechts war ein großer überdachter Bereich, der ringsumher mit einem Gitter verhangen war und ein Jacuzzi in der Mitte stand. Das Gitter sollte sowohl Tiere hindern, an auf die Veranda zu kommen, einer langen Holzbank und Haken für Badetuch oder Bademantel. Junge, ist das langweilig! Ware an die Hauswand gebaut. Ich seufzte, als ich das alles anschaute. Leider war sie kurz zuvor doch abgesprungen. Allerdings nicht überraschend, kannte ich ja schon. Als ich ins Wohnzimmer zurückkehrte, kam mit dem Vorsatz, den Kamin anzuzünden, hörte ich ein Auto in der Einfahrt. Eigentlich komisch, da hier normalerweise laut Frau Schuster niemand vorbeikam. Vielleicht hatte sie auch nur was vergessen. Ich hoffte, dass sie nicht doch auf irgendeine Idee kam, sich entschuldigen. Mir waren solche Dinge immer peinlich und ich legte keinen Wert darauf. Immerhin war mir klar, dass sie das Haus nicht zum Spaß vermieteten. Daher hatte ich auch kein Problem mit dem Preis. An anderen Stellen hätte ich mehr zahlen müssen. Ich ging nach Drusen und sah eine große braunhaarige Frau aus einem großen Jeep steigen. Sie hatte wie ich was recht Kurzes an. Sie trug einen kurzen Rock aus Leder, dazu eine Bluse, die sie zusammengeknotet hatte, vor den Brüsten. BH schien sie keinen zu tragen. Wen man sie so ansah, hätte man meinen können, sie war irgendwo in der Südsee, wobei ihr Look eher in einen Western gepasst hätte. Etwas, was ihre fast kniehohen Cowboystiefel bestärkten. Dass sie keinen Hut auf hatte, war echt alles. Dass ihr kalt war, konnte man sehen, und wie angekündigt würde, es wohl bald auch schneien. Der Himmel war schon sehr bedeckt und dunkle, etwas Schlechtes, wen man bedachte, dass es erst Mittag war. Irgendwie passte das alles gar nicht zu der verschneiten Landschaft ringsumher. Allerdings war ich kaum besser. Ich trug auch nichts außer eine kurze Hose, Schuhe mit Socken, die kaum über die Knöchel reichten, und ein Shirt. Sie sah mich und winkte mich zu sich. Verwundert, was jetzt kommen würde, ging ich zu ihr. Sie war fast so groß wie ich, und das will schon was heißen mit meinen knapp 1,92. Während ich auf sie zuging, sah ich sie mir etwas genauer an. Sie um die 50, ihr aber kaum anzusehen. Da ich aber genau auf Frauen in dem Alter stand, hatte ich etwas Übung darin, das Alter zu schätzen. Ihre Brust, sie trug wirklich keinen BH, hatte eine schöne Form, auch wenn sie leicht hing, obwohl es eine der Sachen war, die mir an älteren Frauen gefiel. Ihre Beine, die in dem Rocke endeten, waren weiß und straff. Straff. Sie schien viel Sport zu treiben. Bei ihrem Anblick dachte ich, sie wird wohl viel reiten. Bei dem zweideutigen Gedanken musste ich lächeln. Es war genau der Typ Frau, auf den ich stand und die mich mit größtem Vergnügen ins Bett zu bekommen versuchen würde. Mir schoss ein Gedanke durch den Kopf, wie ich sie vor dem Kamin im Haus nahm und spürte direkt ein Pulsieren durch meinen Schwanz gehen. Was war denn das? Bin ich 14 oder was? Sie war schlank, aber nicht zu sehr. Das Einzige, wo man ihr Alter erkennen konnte, waren ihre Hände und wen man näher bei ihr stand, auch leicht im Gesicht. Allerdings stand ihr das Alter gut und sie war sehr attraktiv. Sie lächelte mich an, meinte: Und stattdessen? Mit einem verschmitzten Grinsen reichte sie mir die Hand. Ich, peinlich berührt, dass es ihr aufgefallen war, nahm sie. Ich bin Frau Strong, meinte sie mit fester Stimme. Ich schaute sie überrascht an und grinste breit. Offenbar hatte sie absolut keine Probleme damit, dass ich sie mir offensichtlich gerade nackt vorgestellt hatte. Wobei sie natürlich meine Gedanken kaum sehen konnte. Frauen mit einer gewissen Erfahrung konnten das allerdings meist auch mühelos erkennen, was ein Mann über sie dachte. Etwas, was die Erfahrung mit sich brachte, so wie meine Erfahrung mir an ihrem Verhalten etwas über mir sagte. Es war jetzt auch nichts, was mich überraschte. Wen man nur zu zweit war, waren ältere Frauen nicht selten. Erstaunlich offen und nicht selten das, was jüngere oder unerfahrene Männer wohl als pervers bezeichnet hätten. Ein weiterer Grund, warum ich Frauen ab einem bestimmten Alter bevorzugte. Sie machten kein großes Geheimnis daraus, dass sie Sex mochten. Wobei es natürlich auch andere Beispiele gab. Sie sah mich immer noch lächelnd an, als wir uns die Hand schüttelten. Ich weiß, blöder Name, besonders wenn man aussieht wie ich. Sie könne mich auch gerne einfach Carla nennen. Ich lächelte ebenfalls und sagte: Ich bin Herr Winkler, aber Sie können mich auch beim Vornamen nennen. Ich bin Rainer. Jetzt sah sie verwundert aus und schaute auf ihr Handy. Ich dachte, Sie würden Schuster heißen. Ich sah sie überrascht an. Nein, Schuster gehört das Haus. Ich bin hier nur für eine Woche. Sie blinzelte. Ach so, also Sie sind hier auch im Urlaub. Ja, ich glaube, mir wurde gesagt, dass noch ein anderes Paar hier wohnen würde in der ersten Woche. Jetzt schaute ich sie erstaunt an. Entschuldigen Sie, was meinen Sie mit auch? Ich meine, dass ich auch für eine Woche hier wohne. Bei mir sind es sogar 1,5. Ich war erstaunt. Frau Schuster meinte vorhin, dass Sie abgesagt hätten. Sie schaute ärgerlich auf ihr Handy und murmelte was von Schweinehund. Wie bitte? Sie schaute erschrocken auf. Entschuldigung, nicht Sie. Ich meinte meinen Ex. Wir hatten uns gestern getrennt und er meinte, ich könne auch alleine fahren. Sie schwieg kurz darauf, dann seufzte sie. Anscheinend hat er die Reise ohne mein Wissen abgesagt. Sie schien sich zu ärgern und tippte am Handy herum. Kurz darauf sah sie mich wieder an. Entschuldigen Sie, ich finde es immer unhöflich, wen andere am Handy rumtippen, wen ich mit Ihnen rede. Und jetzt mache ich es selbst. Sie steckte das Handy in die Seite der Autotür. Ja, kenne ich, aber es ist ja verständlich in der Situation, besonders, wen man sich sehr ärgert. Ich musterte sie wieder etwas genauer, aber sie bemerkte es in dem Moment nicht, weil sie aufs Auto schaute. Mir kam eine verrückte, aber geile Idee. Hören Sie, wen Sie wollen, können Sie ja trotzdem bleiben. Sie sah mich erstaunt an. Entschuldigen Sie, aber das kann ich mir nicht leisten, meinte sie bedauernd. Ich lachte. Das wäre kein Problem. Ich habe die Hütet jetzt für den doppelten Preis gemietet. Sie sah mich überrascht an, also meinte ich. Mir blieb nichts anderes übrig, da Ihr Freund... Mein Ex, verbesserte sie trocken. Entschuldigung, also Ihr Ex abgesagt hatte. Da ich aber nicht bereit war, auf meinen Urlaub zu verzichten, blieb mir nur diese Wahl. Sie sah mich entschuldigend an und ich lächelte. Wie wäre... Wie wäre es? Ich lade Sie ein, zumindest für eine Woche. Nun ging sie einen Schritt zurück, allerdings nicht aus Angst, sondern ich sah ihr an, dass sie nun mich musterte. Offenbar hatte sie meinen Hintergedanken erkannt und überlegte nun, ob es sich lohnen sollten, wir es umsetzen oder ob sie mir trauen konnte. Dass ich nichts versuchte, sollte sie nicht wollen. Ich selbst lächelte anzüglich, während ihr Blick über mein Shirt zu meiner Hose wanderte. Ich war mir unsicher, ob ich froh sein sollte, dass ich nicht hart war, oder ob ich es schade finden sollte. Ich war jetzt nicht gerade das, was man ein Monster nannte, aber ich war recht gut bestückt. Doch ihr Grinsen sagte, dass ihr gefiel, was sie sah. Vermutlich wäre ein Ständer eher hinderlich gewesen. Das hätte ihr sagen können, dass ich bereit war, mich direkt auf sie zu stürzen. So jedoch sah sie, dass ich durchaus bereit war, mich zurückzuhalten. Sie trat wieder ein Stück näher, nun genauso anzüglich grinsend wie ich. »Das würde Ihnen nichts ausmachen?« Ich schnaubte belustigt. »Im Gegenteil, es würde mich eher stören, wen Sie jetzt umsonst hergekommen wären. Außerdem habe ich gelernt, dass man eine Frau nicht abweist.« Sie lächelte und gemeinsam brachten wir ihre Sachen ins Haus. Bei mir dachte ich, vielleicht war die Woche doch nicht so verloren, wie ich dachte. Wir kochten gemeinsam, aßen und verbrachten einen schönen Abend zusammen vor dem Kamin. Als wir uns auf dem Sofa vor dem Kamin saßen, mit einem Glas Met, das ich mitgebracht hatte, fragte ich unbedacht, warum sie sich getrennt habe. Sie sah mich erstaunt an, lächelte aber etwas geknickt. Nun ja, er hat mich über ein Jahr lang betrogen. Ich wusste es zwar schon eine Weile, da er mich kaum noch angefasst hatte, vielleicht bin ich deswegen relativ unbeschadet davongekommen. Ich hatte beschlossen, es zu ignorieren, bis ich schließlich rausgefunden hatte, wer es war. Das war vorgestern. Sie nahm einen Schluck, lächelte über den süßen Geschmack. »Das tut mir leid, sowas ist echt hässlich.« Sie nickte. Wer es nun war, wollte ich gar nicht erst fragen. »Ja, nun die Luft bei uns war schon eine Weile raus. Genau genommen bin ich nur bei ihm geblieben, weil ich nicht wusste, wohin. Inzwischen ist es allerdings anders. Ich wollte ursprünglich bis nach dem Urlaub warten, allerdings habe ich ihn dann mit ihr erwischt.« Sie warf mir einen Blick zu, halb lachend, halb weinend. Ich kam direkt in dem Moment ins Zimmer, als er ihr voll ins Gesicht spritzte. Sie sah mich aus dem Augenwinkel an. Mein Mundwinkel zuckte, doch ich beherrschen mich. »Es ist okay, du darfst lachen.« Ich sah sie geschockt an, als sie kicherte. Als sie meinen Blick sah, wurde sie traurig, meinte aber lächelnd. »Ich musste auch lachen, allerdings erst, nachdem ich ihn aus der Wohnung geworfen hatte.« Ich lächelte und sagte unbedacht, »Das dürfte ihn den Höhepunkt ordentlich versalzen haben.« Sie sah mich kurz an, dann lachte sie. »Worauf du wetten kannst? Sie hatte, als ich beide rauswarf, nicht sein Sperma im gesucht und sie standen nackt im Treppenhaus.« Sie lachte wieder und dieses Mal lachte ich auch mit. Sie schüttelte den Kopf, nahm einen weiteren Schluck und stellte das Glas auf dem Tisch vor uns ab. Nun sah sie mich an und musterte mich. Ich sah ihr an, dass sie was vorhatte. Wir hatten beide ein Bein auf dem Sofa, sodass wir einander ansehen konnten. »Du bist allerdings noch recht jung. Was ist denn mit deiner Freundin passiert?« Ich lächelte etwas irritiert auf. Das hatte mich alt erwischt. Ich dachte, sie will was anderes. »Jung ist kein Problem, wenn man weiß, wie man es nutzen muss.« Sie machte ein erstauntes Geräusch. Sie wusste genau, was ich damit anspielen wollte. Lächelnd fügte ich hinzu. »Nun, ich selbst bin in keiner Beziehung. Ich hatte mich mit einer Frau, die ich vor einiger Zeit kennengelernt hatte, für diesen Urlaub entschieden. Ich sah sie an und überlegte, wie viel ich ihr verraten wollte. Nun, ich bin auf einigen Webseiten, auf denen ältere Frauen einen jungen Begleiter für Urlaub suchen, oder...« Ich sah sie an und grinste wieder. »Oder für Sex, meinst du? Du bist also ein Junge, der auf reife Frauen steht, was?« Ich lächelte. Sie hob einen Finger und meinte, »Ich bin aber nicht so leicht zu haben.« Etwas kleinlauter murmelte sie, »Ich hatte eh noch keinen solch jungen Mann.« Ich grinste. Ich fragte, ob sie noch ein Glas möchte, und ging in die Küche, um Nachschub zu holen. Als ich das Zimmer verließ, meinte sie, »Aber nicht, dass du mich abfüllen willst.« Dabei lachte sie aber. Ich lachte ebenfalls. In der Küche goss ich uns beide ein halbes Glas ein und wollte selbst auch nicht zu viel trinken. Außerdem würde der Met nicht zu lange reichen. Als ich ins Wohnzimmer zurückkam, war ich so darauf bedacht, dass ich die Veränderung im Zimmer erst nicht wahrnahm. Ich stellte die Gläser vor uns auf den Tisch, drehte mich zu ihr und erkannte nun, dass sie plötzlich nur noch im Slip auf dem Sofa saß. Sie sah mich lüstern und gleich verlegen an. »Entschuldige, mir war warm. Wen man fast nichts trägt, selbst bei dem Wetter draußen, wird einem schnell warm.« Ich sah sie genau an und spürte direkt, wie es sich in meinen Hosen zu regen begann. Unsicher, wie ich so reagieren sollte, stand ich nur da und sie lächelte einladend. Ich war es gewohnt, nackt zu sein. Viele Jahre Sauna und FKK-Baden waren dann nur die Spitze des Eisberges. Ich beschloss es ihr gleich zu tun, wobei ich kurz zögerte, als ich meine Hose auszog, denn anders als sie trug ich keine Shorts darunter. Als sie mich anlächelte, wusste ich, dass ihr durchaus klar war, dass ich keinen Shorts anhatte. Offenbar glaubte sie, ich würde mich nicht trauen. Ich zog sie einfach schlicht herunter, legte Shirt und Hose neben mich auf die Kleidung, die sie abgelegt hatte. Nun setzte ich mich mit halb steifen wieder ihr gegenüber, mit einem Bein auf dem Sofa, dass ich sie ansehen konnte. Als sie mich ungehindert anschaute, merkte ich, wie ich zuckte, was sie kichern ließ. Sieht aus, als könnte er es nicht abwarten, mich zu befriedigen. Was? Bei ihren Worten stellte ich mir vor, wie ich sie über die Lehne des Sofas legte und ihren Slip einfach nur zur Seite schob, um in sie eindringen zu können. Gefallen würde ihr das sicher. Ich überlegte kurz, ob sie das auch gefallen ließ. Als sie meinen Blick sah und meinen Schwanz, der bei dem Gedanken anzuschwellen begann, meinte sie, »Ich sag dir was, Junge, wen du es schaffst, mich zu fingern und zu lecken, dass ich komme, darf dein großer Freund mich nach Herzenslust stoßen.« Ich schaute auf ihren Slip, der unverkennbar feucht war. Ich grinste. »Einverstanden.« Ich beugte mich zu ihr vor, legte eine Hand an ihre Brust, küsste sie, und die andere legte ich an ihre Hüfte, sodass ich sie nach hinten legen konnte. Sie ließ es sich bereitwillig gefallen, sank nach hinten, wobei sie ihr angewinkeltes Bein ausstreckte. Inzwischen sie nun offen dalag und ich sie mir nun noch nehmen musste. Der Met war vergessen. Ich rutschte an ihr hinab, wobei ich ihren Hals, ihre Brüste und ihren Bauch mit Küssen bedeckte, sodass sie meinen Weg nach unten auch schön und intensiv spüren konnte. Als ich an ihrem Slip angekommen war, hob sie etwas, das Bekennen offenbar in dem Glauben, dass ich es ihr ausziehen würde, aber ich hatte andere Pläne. Ich legte Mund und Nase auf die feuchteste Stelle ihres Slips. Sie stöhnte, als sie spürte, dass ich mein Gesicht gegen sie presste und an ihrem Slip und auch die darunterliegende Scheide saugte. Ich ließ meine Lippen etwas gegen ihre Scheide drückend, während ich mit der Zunge über die feuchte Stelle streichelte. Nach einem Moment löste ich mein Gesicht von ihr, nahm mit je zwei Fingern oben und zwei Fingern unten ihren Slip, sodass ihre feuchte Scheide meine Finger benäste, und riss mir einen leichten Ruck den Slip in zwei. Sie gab ein überraschtes Geräusch von sich. Dann stöhnte sie heftiger als zuvor, als ich mit einer geschickten und schnellen Bewegung zwei Finger, die ich bereits an ihr feucht gemacht hatte, in sie schob. Gleichzeitig ließ ich ihren Kitzler von meiner Zunge umspielen. Sie stöhnte, während meine Finger sich in ihr und meine Zunge auf ihr bewegten. Es dauerte nicht lange, auch wenn sie erfahren war, bis ihr Stöhnen intensiver wurde und ich mit den Fingern in ihr die Veränderung spürte. Nun war die Zeit, dass ich ihren Punkt einbrachte. Ich hob die Finger in ihr, bis ich die Stelle spürte und fing an, die Stelle zu reiben, während meine Zunge immer noch ihren Kitzler streichelte. Ihr Stöhnen wurde heftiger, angestrengter, und ich spürte, wie sie sich anzuspannen begann. Ihre Hände gruben sich in meine Haare und zogen daran, während ich weitermachte. Kurz bevor sie am ließ ich meine andere Hand nach oben wandern, an ihre Brust, die ich nahm, massierte, und als ich ihre Nippel leicht drückte, zog sich ihre Scheide zusammen. Sie schrie, ich komme! Und im selben Moment spürte ich meine Hand nass werden, schmeckte ihren Geschmack und spürte, wie ich nun so hart wie nur selten war. Es dauerte nicht lange, währenddessen ich noch etwas weitermachte, sie schrie und stöhnte, während ihr Orgasmus in vollen Zügen über mich hereinbrach. Nachdem sie wieder etwas ruhiger wurde, zog ich meine Finger aus ihr heraus. Sie machte ein unwilliges Geräusch und ich meinte, »Nun darf ich ja wohl auch mal rein, oder?« Ich hob den Kopf, als sie sah. Sie sah mich an und lächelte. Sie nickte. Ich bahnte mir einen küssenden Weg zu ihrem Mund, und in dem Moment, in dem sich unsere Lippen berührten, spürte sie, wie ich meinen harten Schwanz tief in ihre noch immer zuckende, nasse Muschi schob. Sie war feucht, weich, warm und gierig. Sie wollte weitere dreimal, bis ich kommen durfte. Danach, als ich mich aus ihr zurückzog und aufs Sofa fallen ließ, beugte sie sich über mich und leckte Menschenschwanz, der ganz von ihrem und auch meinem Saft nass war, sauber, und wollte mich offenbar nochmal kommen lassen. Sie saugte und ich stöhnte. Anfangs war es unangenehm, so kurz nach dem Orgasmus. Doch das legte sich schnell. Sie hatte Erfahrung, Blasen und schien es ihr richtig zu genießen. Als ich ein weiteres Mal abspritzte, schluckte sie alles, bis auf die letzten zwei Spritzer, die in ihrem Gesicht landeten. Danach gingen wir uns waschen. Während wir unter der Dusche saßen, meinte sie zu mir, »Ich würde dich zu gerne noch im Jacuzzi reiten. Was hältst davon, wenn wir das morgen im Laufe des Tages machen?« Mir wurde klar, dass diese geile und sexy Frau nun alles wollte. Mir konnte das nur recht sein. Ich würde zwar mit meinem Roman nicht weiterkommen, aber was spielte das für eine Rolle, wen ich so geilen Sex haben konnte? Das würde eine denkwürdige, sexgeile Woche. Nachwort 2, Haus in den Bergen. Name Rainer, Alter 21, Geschlecht männlich, Größe 1,92, Haare braun, kurz, sexuellen Neigungen hetero, Zusatz Autor und Urlauber. Name Frau Schuster, Alter unbekannt, Geschlecht weiblich, Größe 1,78, Haare blond, lang, sexuellen Neigungen unbekannt, Zusatz die Vermieterin der Ferienhütte. Name Carla. Alter unbekannt. Geschätzt auf über 50. Geschlecht weiblich. Größe circa 1,87. Wieso denn jetzt circa auf einmal? Haare? Steht nichts. Sexuelle Neigungen? Aufgeschlossen, neugierig, erfahren und bisexuell. Zusatz? Hat sich getrennt und ist alleine im Urlaub. Abschlusswort. Ich finde seit langem die Vorstellung, alleine mit einer Frau in einer verschneiten Berglandschaft und Blockhütte extrem geil. Daher die Inspiration. So, ich denke, eins schaffe ich noch heute. Kapital 3. Das Kindermädchen. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Vielleicht muss ich das ein oder andere zensieren oder anders lesen, als es da steht, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich hatte gerade erst hier angefangen, als etwas passierte, das mich stark verunsicherte. Ich bin Katharina, bin gerade 22 geworden und habe in einem Haus angefangen zu arbeiten, das für meine Verhältnisse eigentlich viel zu luxuriös war. Aber ich kann es mir leider nicht aussuchen. Vor etwa einem Jahr ist mein Vater verstorben und Geschwister hatte ich keine. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Auf der Suche nach Arbeit bin ich auf eine Stelle gestoßen, in der es hieß, junges Kindermädchen gesucht. Ausbildung wird gegeben, keine besonderen Fortkenntnisse erforderlich. Nur der Umgang mit Kindern muss stimmen und wird erwartet. Lesen fiel mir schwer und ich konnte es nur schwer. In der heutigen Zeit allerdings kein seltener Fall. Außerdem stand dabei, dass Unterkunft und Essen inklusive war, da die Kinder noch recht jung waren und viel Aufmerksamkeit brauchten. Das Vorstellungsgespräch war gelinde gesagt interessant. Der Herr des Hauses war ein attraktiver Mann namens Christopher Parrott. Er wohne in einem großen Haus mit etwas mehr als 25 Räumen. Was ist das wieder? Etwas mehr als 25 Räume. Inklusive Badezimmer und Küche. Er hatte neben mir drei weitere Angestellte. Das Gespräch wurde vom Herrn selbst geführt. Vor mir waren bereits zwei andere da, wie es schien. Was mich da allerdings mehr überraschte, war, dass Herr Parrott nur einen Morgenmantel anhatte. Bei meinem verwunderten Blick meinte er nur, das wäre schneller gegangen. Er saß vor mir auf einem hohen Sessel, während ich gegenüber auf einem breiten Sofa saß. Dass er nichts außer dem Mantel anhatte, konnte einfach erkennen, da sein Mental oben etwas geöffnet war, sodass man ein paar seiner Brusthaare sehen konnte. Und auch über den Beinen war er nicht richtig geschlossen. Ich versuchte nicht so genau hinzusehen. Das stellte sich allerdings nicht gerade als einfach heraus. Denn der Herr schien sich absichtlich so zu bewegen, dass der Mantel verrutschte. Einmal, als ich einigen Fragen zu mir beantwortete, folgte ich mehr versehentlich seiner Handbewegung mit den Augen, als er den Mantel etwas zurechtrückte. Ich kann mich täuschen, aber es sah aus, als hätte er es absichtlich gemacht, dass er den Mantel kurz angehoben hatte und ich genau in dem Moment alles sehen konnte. Er war sehr gut bestückt, hatte einen schönen Penis und große Hoden. Etwas, was mir einen Stich in den Unterleib versetzte, sodass ich spürte, dass es mich erregte. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich den Gedanken, den würde ich gern in mir spüren. Er lächelte mich freundlich an und schien nichts bemerkt zu haben. Oder er tat nur so. Wie genau ich die Stelle letztlich bekommen hatte, weiß ich bis heute selbst nicht so genau. Nur dass mir einige Fragen zu Kindern und dem allgemeinen Haushalt gestellt wurden und am Ende meinte Herr Parrott, ich hätte den Job und wann ich anfangen könne. Ich meinte, so bald wie möglich sei. Da es noch früh am Morgen war, meinte er zu mir, dass ich mich erstmals einrichten könne und er mir mein Zimmer zeigen würde. Dabei stellte er mir die anderen vor, die in seinen Diensten waren. Da waren zwei Frauen und ein weiterer Mann. Der Mann war etwas älter, so wie eine der beiden Frauen. Ich schätzte sie auf etwa um die 50. Die andere Frau war etwa in meinem Alter. Der Mann war unter anderem für das Personal verantwortlich. Sein Name war Erwin. Er stellte sich, direkt, so vor, ohne Nachname. Und der Hausherr meinte schon vorher, dass die Angestellten auch eher selbst einander vertraulich ansprachen. Die ältere der beiden Frauen war Greta, war mit Erwin verheiratet und für die Küche zuständig. Beide hatten graue Haare und sind ein Herz und eine Seele. Man konnte sehen, dass sie sich auch nach all den Jahren, in denen sie verheiratet waren, sich noch immer liebte. Die jüngere Frau war selbst erst seit kurzem hier, gerade mal einen Monat länger als ich. Allerdings schien es, als ob sie nicht mehr lange für den Herrn arbeiten wollte. Die Arbeit war eigentlich recht einfach. Die Kinder waren beide noch sehr jung und mussten lediglich beschäftigt werden während des Tages. Das war keine wirklich schwere Aufgabe. Man merkte, dass beide gut erzogen waren. Vielleicht das Ergebnis meiner Vorgängerin. Einmal täglich, gegen die Mittagszeit, machten wir einen Spaziergang durch den nahegelegenen Park. Da setzten wir uns ins Gras oder fütterten die Tauben. Manchmal kam auch jemand mit einem Hund. Beim ersten Mal hatte ich Angst, er könnte den Kindern etwas tun, doch sie kannten den Hund schon und er ließ sich geduldig streicheln oder mit sich spielen. Ansonsten spielten wir im Haus oder auch in dem kleinen Garten hinter dem Haus. Von Zeit zu Zeit gesellte sich auch Erwin oder Greta zu uns. Die Kinder liebten Greta offensichtlich. Das konnte aber auch daran liegen, dass sie den Kindern von Zeit zu Zeit etwas Süßes zusteckte. Sie sah mich dann oft an und grinste breit, während die Kinder glücklich an einem Lolli lutschten oder an einem Keks knabberten. Auf die Gesundheit der Kinder brauchte ich allerdings nicht achten. Greta achtete immer darauf, dass sie nicht zu viel süße Sachen bekamen. Ich war aber natürlich dafür verantwortlich, wen es um ihre Kleidung oder Hygiene ging, wen es um Zähneputzen oder Baden ging. Abends, wenn sie dann bereits im Bett waren, hatte ich Freizeit, sobald sie im Bett waren. Den Herren sah ich in der ersten Woche eigentlich kaum. Normalerweise nur am Morgen, bevor er zur Arbeit ging, und abends, als er nach Hause kam. Er kam dann meist zur Schlafenszeit ins Zimmer der Kinder und verbrachte noch eine kurze Weile mit ihnen. In der Zeit schickte R mich meist aber schon raus. Ich ging dann meist in die Küche zu Greta, trank einen Kaffee und redete mit ihr meist über das Mittagessen der Kinder am nächsten Tag. Nach etwa einer Stunde kam dann meist der Herr rein, meinte, die Kinder würden schlafen und bat mich immer darum, doch in etwa einer halben Stunde nochmal nach ihnen zu schauen. Meistens schliefen sie aber dann schon tief und fest. Die kleinen Engel, die sie ja auch waren. Am Freitagabend kam der Herr das erste Mal nach Hause, während die Kinder noch nicht ins Bett mussten. Es waren sehr liebe Jungs, die sich freuten, als er zu uns ins Zimmer kam und sich dazu setzte, während sie mit Bauklötzen spielten. Beim Abendessen erzählten sie, was wir den Tag so gemacht hatten. Wir waren mittags im Park gewesen und hatten die Enten gefüttert. Ich lächelte, während ich an der Wand stand und es beobachtete. Sie erzählten, dass sie froh seien, dass er sich für mich entschieden hatte und wie viel Spaß wir hatten. Der Herr sah bei den Worten zu mir und lächelte mir zu. Ich errötete. An diesem Abend brachte er die Kinder selbst zu Bett und meinte, ich könne mir bereits einen schönen Abend machen. Da begriff ich, wie sehr er seine Kinder liebte. Ich dankte ihm und ging zu Greta in die Küche, wo die Angestellten ihr Abendessen zu sich nahmen. Danach ging ich in mein Zimmer. Ich war gerade dabei, mich auszuziehen, um früh schlafen zu gehen, als es an der Tür klopfte. Ich öffnete sie, weil ich dachte, es sei vielleicht Greta. Sie hatte gemeint, sie wolle mir noch etwas Wäsche bringen, die sie mitgewaschen hatte. Allerdings war es der Herr. Er fragte, ob er eintreten dürfe, und ich konnte natürlich schlecht Nein sagen. Allerdings war ich bereits in meinem Unterkleid, was ich aber nicht beachtete. Er trat ein, sah mich kurz mit einem leichten Lächeln an, das mich wieder erröten ließ und meinte, dass wir uns doch setzen können. Das Zimmer war nicht besonders groß. Es gab ein Bett, einen Schrank und einen Schreibtisch mit Stuhl. Ich nickte, woraufhin er sich aufs Bett setzte, so dass ich mich auf den Stuhl setzen musste. Ich war etwas verschämt. Bisher hatte mich noch kein Mann so gesehen, abgesehen von meinem Vater natürlich. Er achtete aber gar nicht groß auf meinen Aufzug und fragte mich, waren die Jungs während der Woche brav? Ich weiß, was sie mir erzählen, aber sie lassen natürlich gerne ihre Streiche aus. Ich lächelte. Ja, Herr, sie waren echte Engel. Er sah mich überrascht an. Komisch, normal sind sie echte Wirbelwinde. Ich kicherte. Ja, die ersten ein, zwei Tage waren sie schon etwas rasant, aber wir haben uns schnell verstanden und sie sind gut erzogen. Er blinzelte erstaunt. Ich bin beeindruckt. Die meisten gebe bei ihnen spätestens nach einer Woche auf, aber sie scheinen sie gebändigt zu haben. Ich sah ihn erstaunt an. Ich finde jetzt nicht, dass sie so wild sind, aber ich bin auch immer voller Energie. Vielleicht liegt es daran. Mein Vater meinte auch immer, dass ich wild bin. Er sah erleichtert aus. Also bleiben Sie? Ich erschrak. Nur wen ich darf, gerne. Ich finde die Jungs super und der Job ist auch schön. Außerdem ist dieses Haus, ich verstummte verlegen. Verglichen mit der kleinen Wohnung, in der ich mit meinem Vater gelebt hatte, war dieses Haus riesig. Wobei das wohl auf ziemlich jedes Haus zutreffen würde. Er lächelte. Dieses Haus ist groß und bietet viel, meinen Sie? Ich nehme an, Sie sind in einem kleinen Haus oder einer Wohnung aufgewachsen. Ich spürte einen Stich im Herzen. Ja, im Vergleich zu dem, wo ich aufgewachsen bin? Meine Stimme stockte. Er sah bekümmert aus. Entschuldigen Sie, Sie dürfen natürlich bleiben. Umso mehr freue ich mich, wenn Sie mit den Kindern auskommen. Solange Sie hier arbeiten wollen, können Sie doch bleiben. Das Haus ist ohnehin zu groß für uns. Vor allem, da uns Annelie verlassen hat. Ich sah ihn erstaunt an, als er aufstand. Er wünschte mir eine gute Nacht, dann ging er. Ich blieb erstaunt und verwundert zurück. Als ich an diesem Abend ins Bett ging, lag ich noch eine ganze Weile wach. Als ich mitten in der Nacht erwachte und merkte, dass ich zur Toilette muss, stand ich auf und ging zur Toilette. Nachts war es hier wirklich unheimlich. Es mussten auch bereits alle im Bett sein. Es dürfte nach Mitternacht sein. Als ich auf dem Weg zurück in mein Zimmer war, kam ich am Salon vorbei, aus dem ein leichter Lichtschein fiel. Neugierig geworden, wie es wohl war, wenn der Salon leer war, ging ich auf die Tür zu. Was ich da sah, überraschte und schockierte mich erst. Auf dem Teppich vor dem Fenster lagen drei Menschen. Der Herr unten, auf ihn Greta und auf ihr wiederum Erwin. Sie waren nackt, stöhnten und waren offensichtlich gerade beim Sex. Schockiert, aber auch fasziniert, sah ich zu, wie Erwin seine Frau von hinten nahm, während der Herr sie offenbar von vorne beglückte. Ich wusste nicht mal, dass sowas möglich ist, geschweige denn, es jemand machen würde. Sex außerhalb der Ehe galt generell als Tabu und selbst dann war es nur in einer Position erlaubt. Ich wollte gehen und mich unbemerkt ins Bett schleichen, aber ich konnte meinen Blick nicht von den drei nackten Leibern abwenden. Überrascht spürte ich auch noch, dass mich das Ganze erregte. Spürte etwas, das ich bis dahin nicht kannte und mein Unterleib sich zusammenzog. Nach einer Weile änderten sie ihre Position und ich sah, wie Greta stöhnte, als sich die beiden Männer aus ihr zurückzogen, nur um nun die Plätze zu tauschen und wieder in sie zu dringen. Nun schob sich Erwin in ihre Scheide und der Herr nahm sie von hinten. Alle drei stöhnten und waren so in ihre Lust versunken, dass sie mich nicht sahen, wie ich nun schon halb im Raum stand. Eine Hand an meiner Brust und eine an meiner Scheide. Natürlich war mein Nachthemd noch dazwischen. Ich spürte ein Verlangen in mir, das ich nicht kannte. Ich wollte mitmachen, wollte die sein, die von diesen beiden Männern befriedigt wurde. Als das Stöhnen seinen Höhepunkt erreichte und die drei gleichzeitig ihre Erlösung hatten, spürte ich, dass mein Nachthemd nass wurde, wo es an meine Scheide drückte. Als ich selbst vor Verwunderung stöhnte, bemerkten sie mich. Erst schauten sie mich verwundert an. Als sie sahen, wie ich da stand, mit einer Hand an meiner Scheide, lächelte Greta. Der Herr stand auf und kam immer noch nackt und mit Sperma, das von seinem noch immer harten Penis tropfte, auf mich zu. Ich wich nicht zurück, sondern machte sogar einen Schritt auf ihn zu. Er sagte kein Wort, sondern zog mir das Nachthemd aus, worunter ich nackt war. Zog mich in seinen Arm und küsste mich, während ich seinen nassen und harten Penis in mir spürte. An mir spürte, ist wichtig. Dann betrachtete er mich einfach, sah mich von oben bis unten an. Die beiden anderen im Hintergrund saßen da, Arm in Arm, beobachteten uns, während Greta Erwins noch halbsteifen in der Hand hielt und aus ihrer Scheide das Sperma floss. Der Herr führte mich zu ihnen. Verunsichert folgte ich ihm, setzte mich zwischen ihn und Erwin, der mich lüstern anschaute. Jetzt erst begriff ich, dass ich mir das nicht eingebildet hatte. Mir war schon die ganze Woche, als würde er sich vorstellen, wie ich nackt aussah. Da er ja verheiratet und seine Frau offensichtlich liebte, dachte ich, ich bilde mir das nur ein. Ich sah, wie sein Halbsteifer bei meinem Anblick wieder wuchs. Er war groß, genau wie der Herr, und ich war noch Jungfrau. Etwas verunsichert wollte ich ihn anfassen, sah dann aber schuldbewusst Greta an. Immerhin war es ihr Mann. Meine Hand, die ich schon leicht gehoben hatte, nahm sie am Handgelenk und zog sie zu dem härter werdenden Erwin, der, als ich ihn anfasste, stöhnte, und ich spürte, wie ein Pulsieren durch ihn ging. Dieses Gefühl spürte ich selbst an mir und merkte, wie es mich erregte, ihn so anzufassen. Der Herr hatte sich nun vor mich auf den Boden gelegt, öffnete meine Beine und ich spürte das erste Mal die Zunge eines Mannes. Ich stöhnte und spürte, wie ein unbekanntes Gefühl in mir aufstieg. Greta hatte angefangen, meine Hand auf und ab zu bewegen, was sich inzwischen fast von alleine machte, während Erwin nun voll aufgerichtet dasaß und stöhnte, während ich ihn mit der Hand befriedigte. Greta massierte er dabei die Brüsten, saugte und saugte an ihnen. Katharina, ich spürte eine Berührung an meinen Brüsten von hinter mir. Ich stand im Salon, die Kinder waren gerade Richtung Spielzimmer davon gelaufen. Was? Der Herr hielt mich von hinten umarmt und meinte, alles okay bei dir? Du wirkst so abgelenkt. Ich drehte mich um, er war angezogen und war auf dem Weg ins Esszimmer hinter mir stehen geblieben. Als er mich ansah, meinte er lächelnd, komm heute Nacht zu mir ins Schlafzimmer. Dann ging er um mich herum und ließ mich mit einem freudigen Gefühl von Erregung stehen. Ich begriff gerade nicht, was das war, aber diese Aussage konnte eigentlich ja nur eine eindeutige Einladung sein, oder? Nachdem die Kinder im Bett waren und es schon ein klein wenig später am Abend war, stand ich vor der Tür des Schlaumeier. Also Moment mal kurz, was war das jetzt? War das jetzt ein Schnitt oder hat er einfach vergessen, wo er aufgehört hat zu schreiben? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, ich lese einfach weiter. Meine Gedanken überschlugen sich. Ich musste an diese geile Fantasie denken. Ach so, es war ein Tagtraum von ihr, jetzt. Mir war klar, dass sowas in der Wirklichkeit wohl kaum passieren würde. Ich trug wie in meinem Tagtraum nur mein dünnes, weißes Nachthemd. Als ich klopfte, kam ein herein und ich öffnete die Tür. Komm herein und schließ die Tür hinter dir bitte. Ich tat wie mir geheimen, schloss die Tür und drehte mich um. Das Zimmer war recht groß, mit großen Fenstern, die allerdings von langen, seidenglänzenden bedeckt waren. Ein großes Himmelbett stand der Tür gegenüber an der Wand. Rechts war ein offener Kamin mit einem runden Teppich und zwei hochlehniger Sesseln davor. Links an der Wand standen zwei große Schränke und eine Kommode. Der Herr lag mir zugewandt auf dem Bett. Er hatte wie bei dem Vorstellungsgespräch nur den Bademantel an, der dieses Mal zwar zusammengebunden war, seinen Unterleib aber offen zeigte. Ich blieb verschämt und unsicher an der Tür stehen. Komm ruhig her, ich hoffe, du hast nichts dagegen, aber ich habe es mir bequem gemacht. Als ich langsam und zögernd auf ihn zukam, murmelte ich etwas, das er aber nicht verstehen hätten können. Unsicher, wo ich mich hinstellen und was von mir erwarten würde, blieb ich am Fußende des Bettes stehen. Er lächelte mich an, als er erkannte, dass ich nur das Nachthemd anhatte. Er klopfte mit der Hand auf das Bett neben sich und meinte, »Komm, leg dich doch einen Moment zu mir.« Ich spürte, wie es mich erregte. Sein Glied war nicht steif, aber ich konnte sehen, dass er auch erregt war. Da sein Bademantel ihn nicht verdeckte und er zusätzlich die andere Hand auf sein Bein gelegt hatte, sah man alles. »Herr, das geht doch nicht!« Meine Stimme klang seltsam. Er lächelte. »Ach, warum? Es ist mein Haus und niemand hier wird dich dafür bestrafen.« Er legte den Kopf schief. »Nicht sehr«, fügte er mit einem Lächeln hinzu. Er ließ mir einen Moment zu überlegen. Ich hätte auch gehen können, doch der Traum von Abend hatte mich noch immer noch in seiner Erregung. Ich kletterte etwas unbeholfen auf das Bett und legte mich unsicher neben ihn. Dabei lag ich auf dem Rücken und schaute nur nach oben, an die Himmelbettdecke. Es war ein ungewöhnlich schönes Bett, das auch noch dazu sehr weich war. Ich erstarrte, als der Herr sich mir zugewandt und zu sprechen anfing. »Zunächst möchte ich dir sagen, egal was hier in diesem Zimmer heute passiert, du kannst jederzeit gehen, wen du möchtest.« Ich sah ihn an und er fügte hinzu, »Es wird auch keine Auswirkungen auf deine Arbeit hier haben.« Ich spürte, wie ich mich entspannte. Das war meine größte Sorge gewesen. Wen ich darauf hätte vertrauen konnte, war es ja kein Problem und ich spürte, wie ich mich deutlich entspannte. Das schien dem Herrn auch aufgefallen zu sein. Keine Sorge. Damit hat das hier nichts zu tun. Ich sah ihn an, er lächelte. Und als mein Blick an ihn hinabwanderte, sah ich, dass er sein Glied in der Hand hatte. Er sah meinen Blick. »Möchtest du mich mal anfassen?« Ich nickte erregt und unsicher. Er nahm seine Hand von sich und wartete gespannt. Ich sah, dass er nun schon härter zu sein schien, allerdings war er wohl immer noch nicht wirklich hart. Als meine Hand ihn umfasste, er war wirklich groß, spürte ich, wie weich und doch hart er war. Ich spürte, dass er anzuschwellen begann und das Weiche wurde hart. Das Gefühl war einfach schön und ich spürte, welche Auswirkungen es auf mich hatte. Als ich anfing, ihn zu bewegen, ließ der Herr ein tiefes, erregtes Brummen hören und seine Hand legte sich auf mein Bein. Ich spürte, wie mir heiß wurde. Während ich ihn bewegte und er immer härter wurde, fing er an, mein Nachthemd nach oben zu schieben. Ich ließ es mir gefallen, denn ich wollte seine Haut auf meiner spüren. Als er es mir so weit nach oben geschoben hatte, dass er meine Scheide sehen konnte, spürte ich, wie sich seine Finger von meinem Bein meiner nassen Muschi näherten. Ich spürte, wie ich seine Finger mich berührten und er gab ein überraschendes Geruch von sich. Oh mein Gott! Er beugte sich zu mir, küsste mich, während er meine Scheide mit den Fingern zu reiben begann. Dabei stöhnte ich. Er flüsterte mir ins Ohr. So bereit hatte ich es nicht erwartet. Ich stöhnte, als ich spürte, wie er seinen Finger leicht in mich schob. Ich umfasste ihn etwas fester und spürte, dass er nun hart war. Ich ließ ihn los und machte etwas, da ich bis heute nicht verstehen konnte. Ich schubste ihn leicht von mir, sodass er mich loslassen musste, seine Finger aus mir herauszog und auf dem Rücken liegen blieb. Er machte keine Anstalten, mich aufzuhalten, als ich mich über ihn beugte und auf ihn setzte. Als er in mich eindrang, spürte ich einen Schmerz, doch er war nicht schlimm. Das Gefühl von ihm in mir war schöner. Ich stöhnte, als er immer tiefer in mich eindrang. Er hatte seine Hände an meine Hüfte gelegt, während ich mich dem Gefühl von ihm in mir hingab. Als er ganz in mir war, stöhnte er auf und meinte, Gott, bist du eng. Ich bewegte mich und spürte, wie er sich in mir bewegte. Langsam fing ich an, mich auf ihm zu bewegen, spürte, wie er aus mir herausglitt und wieder hinein. Nie im Leben hatte ich ein derartiges Gefühl. Allerdings dauerte das Vergnügen weniger lang, als ich gehofft hatte. Schon nach wenigen Stößen in mir stöhnte er, »Oh, ich komme!« Und bei diesem Stoß in mich spürte ich, wie er seinen Saft in mich spritzte. Ich wollte mehr, doch er schien erstmal nicht mehr zu können. Als er mich anhob, damit er aus mir herausgleiten konnte und ich auf ihn zusammensackte, fiel mir meine Stellung ein. Und ich schämte mich dafür, dass ich mich so hatte gehen lassen. Ich wollte mich neben ihn legen, doch er hielt mich auf, sodass sich meine Brüste gegen ihn drückten. Er zog meinen Kopf zu sich herab, um mich zu küssen. Nach dem Kuss, der lang und mit Zunge sich gut angefühlt hatte, meinte er zu mir, »Es tut mir leid, dass ich so schnell kam, aber so eng wie du bist, konnte ich es nicht länger aushalten. Ich möchte es, wen ich darf, aber wieder gut machen.« Ich sah ihn überrascht an, dann lächelte ich. Ich hatte meine neue Arbeit echt gern und wie es aussah, würde es noch eine geilere Stellung als gedacht, wobei ich nicht die Arbeit meinte. Pause für Gelächter. Und das Nachwort. 3, das Kindermädchen. Name Katharina, Alter 22, Geschlecht weiblich. Größe 1,58, Haare braun, lang, sexuellen Neigungen, zu unerfahren für diese Info, Zusatz, das Kindermädchen. Name, Christopher Parrott, Alter 31, Geschlecht männlich, Größe 1,75, Haare schwarz, kurz, sexuelle Neigungen, steht auf Rollenspiele, Zusatz, der Hausherr. Name, Erwin, Alter 51, Geschlecht Mann, Größe, unbekannt, Haare, grau, sexuelle Neigungen, unbekannt, Zusatz, Vorgesetzte der Angestellten. Name, Greta, Alter 49, Geschlecht, Frau, Größe, unbekannt, Haare, grau, sexuelle Neigungen, unbekannt, Zusatzköchin, Frau von Erwin. Abschlusswort. Dieses wie auch Kapital 13 habe ich den Titel ausgesucht, um ein paar Leute zu ärgern, die sich vor Jahren darüber lustig gemacht haben, dass ich Geschichten in Bezug auf Sex schreibe. Damals kamen Werke in Umlauf, die bis heute mir angelastet werden, obwohl sie nicht im geringsten von mir stammen. Das lassen wir mal so im Raum stehen. Kapital 4 – Am Fluss der Zeit. Ich stand unter der Dusche. Ich wollte zwar zum Fluss, doch bei der Kurze zur Zeit tat die Abkühlung gut. Auch wenn Sommer ist, war die Hitze in den letzten Wochen enorm. Es war einer der heißesten Tage im Jahr mit fast 38 Grad, kaum zum Aushalten. Und es war noch früh am Morgen. Wen man dem Wetterbericht glauben durfte, wird es bis Mittag über 40 Grad bekommen. Ich drehte das Wasser ab und trocknete mich mit einem übergroßen Badetuch. Dann fiel mir auf, dass ich versehentlich das genommen hatte, das ich zum Fluss mitnehmen wollte. Ich ging ins Schlafzimmer, holte ein frisches und packte es zusammen mit ein paar anderen Sachen in meine Tasche. Auf dem Weg nach Drusen nahm ich die Tasche. Ich hatte nur meine Badehose angezogen, das würde bei dem Wetter reichen. In der Tasche waren lediglich eine Decke, ein Badetuch und ein paar kalte Getränke, die vermutlich eh bald warm sein würden. Als ich losfuhr, extra mit dem Motorrad, da es mir im Auto zu heiß war, überlegte ich, wie der Morgen abgelaufen war. Erst hatte mich meine Freundin verlassen und das per SMS. Klasse! Dann hatte mein bester Freund abgesagt, obwohl der Trip seit 2 Wochen geplant war. Obwohl man es kaum als Trip bezeichnen konnte. Der Fluss war nicht allzu weit weg. Ironischerweise wusste ich genau, warum die beiden so gehandelt hatten, auch wenn sie vermutlich nicht wussten, dass ich es weiß. Seit einiger Zeit wusste ich schon, dass die beiden ein Verhältnis hatten. Mich allerdings störte das kaum, die Leidenschaft zwischen ihr und mir war eh verflogen und abgesehen vom Sex bedauerte ich es nicht. Dazu kam, dass sie wohl eh etwas zu jung für mich gewesen war. Außer im Bett hatten wir uns kaum was zu sagen. Am Vorabend noch war sie bei mir und wir fickten unter der Dusche. Ein wirklich geiles Erlebnis. Sie war immer noch so eng wie an dem Tag, als ich ihr die Unschuld nahm. Doch sie schien keinen Spaß mehr am Sex mit mir zu haben. Woran das allerdings lag, konnte ich nicht sagen. Immerhin tat ich alles, dass es ihr gefiel. Nachdem sie 2-mal gekommen war und ich ihr meine geile Sahne geschenkt hatte, wer denkt so? Ihr meine geile Sahne geschenkt habe, meinte sie, dass sie nach dem Duschen gehen würde. Als ich sie fragte, warum, meinte sie nur, dass sie sich mit einer Freundin treffen wollte. Ich fühlte mich benutzt und verarscht, also fragte ich sie noch, warum sie so plötzlich gehen wollte. Eigentlich hatte sie vorher gemeint, sie wolle über Macht bleiben. Wie nicht anders zu erwarten war, führte die Frage zum Streit. So war das oft. Immerhin war der letzte Fick mit ihr geil gewesen. Der Fluss war nicht weit von mir. Es war ein ruhiger Ort, an dem normalerweise niemand war. Sowas wie Freibad oder Badeseen, nur eben ohne die Massen an Menschen. Das hatte Vor- und Nachteile. Der voreilt war, man konnte sich leichter entspannen und wen man wollte, auch mal nackt baden. Der Nachteil war keine schönen Frauen, die man anschauen konnte. Du Sau! Wobei, überlegte ich, im Moment hatte ich von Frauen eh erstmal die Nasse voll. Es war mir aber eh immer zu voll an solchen Orten. Ich genoss die Ruhe und musste mich nicht dumm anschauen lassen, wen ich nackt auf meinem Badetuch lag. Es war ein kleines Haus in der Nähe, das allerdings eine Ferienhütte von irgendjemandem war. Da war aber auch eigentlich nie jemand. Jedenfalls habe ich die Jahre, die ich an den Fluss ging, nie jemanden gesehen. Immer, wen ich zu meiner Lieblingsstelle wollte, fuhr ich an dem Haus vorbei. Es wunderte mich, dass dieses Mal ein Auto in der Einfahrt vor der Garage stand. Ich hielt etwa einen Kilometer von dem Haus entfernt auf einem Waldweg, stellte mein Motorrad ab und ging ein Stück durch den Wald. Es dauerte nicht lange, bis ich auf einer freien Fläche stand, die von hohem Gras bewachsen war. Ringsum standen Bäume sowie Büsche. Die einzige Ausnahme war die mir gegenüber, wo der Fluss sein Ufer hatte. Da standen ein paar Farne und Rohrkolben. Soll das da stehen? Die Lichtung war nicht groß, vielleicht 4 auf 5 Meter. Der Fluss selbst war nur etwa 3 Meter breit und etwa 2 tief. Es war aber ein recht stilles Gewässer, wenn nicht gerade Hochwasser oder starker Regenfall war. Die Stelle kannten aus meinem Freundeskreis nur ich. Ich mochte diesen Ort, er wollte doch mit seinem Freund dahin fahren, dann sind es jetzt schon mal mindestens 2. Die Stelle kannten aus meinem Freundeskreis nur ich. Ich mochte diesen Ort. Es war ruhig, die nächste Straße verlief, etwa 1,5 Kilometer entfernt, weswegen man nicht mal die Autos hörte. Der Fluss, das Blätterrauschen und die Vögel übertönten es ohnehin. Ich breitete meine Decke in einer kleinen Nische zwischen ein paar Büschen aus, die mich auch etwas verbargen, zog mich aus und legte mich erstmal eine Weile in die Sonne. Es fühlte sich gut an, die Sonnenstrahlen auf meiner Haut zu spüren und einfach den Tag zu genießen. Nach einer Stunde etwa wurde mir etwas zu heiß, trotz des Biers, und ich beschloss, eine kleine Runde schwimmen zu gehen. Das Wasser war trotz der enormen Hitze eiskalt und tat gut bei dem heißen Wetter. Allerdings hielt man das nicht allzu lange aus. Als ich aus dem Wasser kam, lag ein weiteres Badetuch neben meinem, auf dem ein ebenfalls nackter Mann lag. Er lächelte, als er mich kommen sah. Ich bin anscheinend nicht der Einzige, der diesen Ort kennt. Er sah an mir herab, musterte mich und fügte hinzu: Du bist echt gut gebaut. Als ich auf ihn zukam, um mich auf meine Decke neben ihn zu legen, musterte ich ihn meinerseits und meinte: Naja, du brauchst dich auch nicht zu verstecken. Ehrlich gesagt war es mir etwas unangenehm. Es war jetzt zwar nichts Neues für mich, nackt gesehen zu werden, da ich verschiedene Club- und auch Sportarten, bei denen man gemeinsame Umkleiden und Duschen nutzte. Allerdings sprach man einander darauf eher selten an. Aber da er mich so offensichtlich musterte, schaute ich auch etwas genauer hin. Ihm schien es nichts auszumachen. Er war ein gutes Stück größer als ich, wobei ich aus Gesprächen mit manchen wusste, die recht gut bestückt waren, dass das beim Sex nicht wirklich von Vorteil war. Das musste jetzt gesagt werden. Er dürfte um die 60 sein, war körperlich etwa so groß wie ich und ich war nun echt nicht klein. Ich, als ich saß, meinte er: Weißt du, ich komme hier schon seit etwa 40 Jahren her. Vor 3 Jahren ist meine Frau verstorben, daher war ich eine ganze Weile nicht hier. Ich schwieg erstaunt darüber, dass er so freimütig sprach, meinte dann: Das tut mir leid. Er schüttelte den Kopf. Muss es nicht. Sie war etwas älter als ich und außerdem lange krank. Ich habe sie geliebt, tue ich auch noch immer, aber es ist so wohl besser für sie. Immerhin braucht sie nun nicht mehr zu leiden. Er lächelte etwas traurig. Ich suchte nach der Sonnencreme in meiner Tasche, um nicht neugierig zu wirken. Dann fluchte ich leise, weil ich sie nicht fand. Dabei sagte ich dann mit dem Rücken zu ihm: Entschuldige, falls ich dir zu nahe trete, für dich ist das aber bestimmt trotzdem nicht leicht, oder? Ich gab die Suche auf, offenbar hatte ich sie vergessen. Er hatte geschwiegen. Als ich mich zu dem Alten umdrehte, hielt er mir eine Flasche hin. Hier, du hast deine wohl vergessen. Er lächelte, als ich die Sonnencreme nahm, die er mir hinhielt, und mich bedankte. Dann redete er weiter. Offenbar war er einer dieser Menschen, die sehr gesellig waren und gerne aus ihrem Leben erzählten. Nun, für mich war es natürlich schon ein Schock, und dass ich jetzt alleine bin, ist auch nicht gerade schön. Kinder hatten wir keine und zu sonst jemanden habe ich keinen engen Kontakt. Ich öffnete die Flasche. Ja, das verstehe ich. Meine Eltern sind gestorben, als ich klein war. Nun lebe ich auch alleine. Freunde habe ich nicht viele und wie ich vor kurzem rausfand, schläft meine jetzige Ex mit meinem besten Freund. Ich war über mich selbst erstaunt, als ich das sagte. Die meisten sagten zu mir, dass ich sehr verschlossen war. Ich fing an, mich einzucremen, als er meinte, »Oh, das ist echt nicht schön.« Ich nickte, warf einen Blick zu ihm hinüber und merkte, dass er mir zuschaute, wie ich mich eincremte. Dabei hatte er eine Hand um seinen Schwanz gelegt, offenbar erregt von mir. Ich bekam einen kleinen Schreck. Er lächelte, als er meinen Blick sah und meinte, »Na, du scheinst aber auch nicht nur auf Frauen zu stehen, was?« Ich sah an mir herab und merkte, dass ich inzwischen auch hart wurde. Das überraschte mich, denn normalerweise bin ich keiner, der auf Männer steht, jedenfalls bis jetzt nicht. Der Alte lächelte und meinte, ob er mich weiter eincremen solle. Wieder bekam ich einen kleinen Schreck, aber ich merkte, dass ich es mir bereits vorstellte. Ich überlegte kurz, dann nickte ich, gespannt, was passieren würde. Normalerweise hätte ich sowas wohl nicht gemacht, aber der Typ schien offen und ehrlich. Da wollte ich sehen, was er anstellen würde. Ich bin allerdings auch keiner, der ein Problem mit seiner Sexualität hat. Oder anders ausgedrückt, ich denke nicht gleich, ich sei schwul, nur weil mich ein Mann anfasst oder sexuelle Handlungen zustande kommen. Anders als über mein Privatleben lebte und redete ich nicht über meine Sexualität, offen und machte kein Geheimnis daraus. Der Alte stand auf, kniete sich so über mich, dass ein Bein zwischen meinen Beinen und eines meine zwischen seinen war. Ich spürte, dass es mich erregte, besonders wenn ich auf ihn herabschaute. Sein Schwanz hing direkt über meiner Hüfte. Er sah meinen Blick, lächelte offenbar erfreut über meine Reaktion. Er ließ sich etwas Sonnencreme in die Hand laufen. Und ich hatte, als ich dabei zusah, irgendwie den Gedanken an Sperma. Ich spürte, wie ich weiter hart wurde. Er stellte die Flasche auf seine Decke neben sich und fing an, meinen Bauch nach oben zur Brust, dann nach unten Richtung meines Schwanzes einzucremen. Allerdings verteilte er erst sorgfältig die Creme, bevor er weiter vordrang. Als er sich etwas weiter von oben über mich beugte, spürte ich erst seine Hoden an meinem Bein, dann seinen wohl inzwischen harten Schwanz. Es war ein seltsames Gefühl, den anderen Mann auf meinem Körper zu spüren, besonders da mich dieser auch gerade so anfasste. Als er fertig war, meinte er, soll ich auch weiter unten weitermachen? Dabei grinste er frech und ich wusste genau, dass er damit nicht nur die Sonnencreme meinte. Ich war inzwischen hart und geil. Es fühlte sich irgendwie verboten an, aber eben nicht falsch. Es war ein Gefühl, das sich kaum in Worte fassen lässt. Ich genoss es zu spüren, wie die Hände des alten Mannes nach unten wanderten, über meinen Bauch bis hinter zu meinen Beinen. Ich nickte. Er nahm grinsend erneut die Sonnencreme und spritzte sich was davon in die Hand. Wieder musste ich denken, an Sperma denken und überlegte, ob sich Sperma auch so geil anfühlen würde, wenn es über mich gerieben wurde. Bei dem Gedanken spannte sich mein Schwanz kurz an und machte eine zuckende Bewegung, die dem Alten nicht entging. Als würde er meinen Gedanken aufnehmen, meinte er, es sieht fast aus, als hätte ich mir in die Hand gespritzt, findest du nicht? Er hob die Hand so, dass die Sonnencreme von seiner Handfläche tropfte und mich traf. Ich schluckte und spürte erneut meinen Schwanz ungeduldig zucken. Was meinst du, könnte es dir gefallen, wenn ich dich mit meinem geilen Sperma einreiben würde? Der Alte grinste und fasste sich bei den Worten an seinen harten Schwanz, zog die Fährhaut zurück, sodass seine geile und tropfnasse Eichel zum Vorschein kam. Einen Blick auf meinen Schwanz und ich wusste, dass er genauso geil war wie ich. Ich wollte eine Hand auf meinen Schwanz legen, aber er hielt sie fest. Warte, im Moment gehörst du mir, Kleiner. Keine Angst, du bekommst noch deinen Spaß. Mir kam der Gedanke, wie der Alte so über mir kniend anfing, sich einen runterholte. Alleine die Vorstellung machte mich geil. Ich war nie jemand, der sich sowas vorgestellt hatte, aber irgendwie schien das die richtige Situation zu sein. Und es machte mich geil, wenn ich darüber nachdachte, wie es wohl weitergehen würde. So wie er vor mir kniete, würde sein geiles Sperma über meinen Schwanz und Bauch, spritzte, wen er kam. Wieder zuckte ich bei dem Gedanken. Der Alte lächelte erneut. Keine Sorge, junger Mann, das können wir gerne machen. Ich spürte, wie ich ungeduldiger wurde, ließ ihn aber machen. Der Alte fing wieder an, mich einzucremen, wobei er bewusst einen Bogen um meinen Schwanz und Hoden machte und ich spüren konnte, wie er mir meine Beine hinunter und wieder hinaufrieb. Als er mich vollständig eingerieben hatte, hatte ich bereits das Gefühl, jeden Moment zu explodieren. So geil war ich. Umfasste er endlich meinen Schwanz und zog die Vorhaut zurück, sodass die inzwischen tropfnasse Eichel zum Vorschein kam. Er lächelte und senkte den Kopf. Bevor ich noch was sagen konnte, spürte ich, wie er einen Schwanz über seine Zunge streifend in seinen Mund schob. Einen Schwanz, irgendeinen, der da ganz so rumgehangen ist. Ich stöhnte laut auf. Das war ein unerwartet intensives Gefühl. Ich hatte gedacht, er würde mir nur einen wichsen und nun fing er, mir einen zu blasen. Vor allem, da ich es im Moment eh nicht lange ertragen können würde. Als ich in seinem Mund war, fing er an mir zu saugen. Ich hatte ein paar Frauen, die mir einen geblasen hatten und nicht wenige von den geilen Ludern hatten mich auch zum Abspritzen gebracht und geschluckt. Aber dieser Alte war nochmal eine andere Nummer. Ich hatte schon einmal den Satz gehört, keine Frau kann es einem Mann so machen wie ein Mann. Ich dachte bis jetzt, das sei einfach nur ein Spruch. Aber der Alte wusste genau, wie ich es am geilsten fand. Berührte mir die Zunge genau im richtigen Moment die Stellen, die mich zum Stöhnen brachten, obwohl ich normalerweise eher der Stille war. Es war offensichtlich, dass er das öfter gemacht hatte und er Spaß daran hatte. Seine eigenen Erfahrungen, wen ich jemand einen geblasen hat, waren sicher auch hilfreich dabei. Er massierte meine Eier, während er mich mit der anderen während des Blasens wichste. Ich spürte, dass ich das nicht lange aushalten würde und mein Stöhnen musste es ihm wohl auch sagen. Normalerweise war ich leise. Ich stöhnte nur selten, aber dieser Alte war so geil und machte es so gut, dass ich mein Verlangen nicht unterdrücken konnte. Nach einem Weile spürte ich, wie der Alte eine Hand unter meinen Hoden wandern ließ und mit einem Finger offensichtlich meinen Eingang ertastete. Als er ihn hatte, spürte ich, wie er dagegen drückte. Ich wehrte mich nicht, im Gegenteil. Ich war so damit beschäftigt, die Gefühle und Entrücke zu verarbeiten, dass ich sogar locker wurde und er es leicht schaffte, einen Finger in meine Arsch zu schieben. Ich stöhnte lauter auf, als ich das spürte und spritzte genau in dem Moment, als er seinen Finger in mich schon ab. Ich stöhnte laut, während ich spürte, wie mein Sperma in seinen Mund spritzte, er allerdings nicht aufhörte zu saugen und alles schluckte. Als ich schließlich leer war, zog der Alte seinen Finger aus mir, legte seine Hand noch ein letztes Mal an meine Eier, die er leicht knetete, und öffnete den Mund, wobei er die Unterseite meines Schwanzes auf seine Zunge drückte, während er ihn herauszog. Ein geiles Gefühl, sodass mein Schwanz nochmal zuckte. Ich spürte, wie ein letzter Tropfen auf der Zunge des Alten landete. Der Alte sah mich an, sein Schwanz in der Hand und meinte, »Und meinst du, du schaffst es, wen ich dich nehme?« Ich erschrak und schaute auf den Schwanz des Alten, der länger und auch etwas dicker als meiner aussah. Ich sah wieder ihn an und meinte, »Nun, du hast es mir geil gemacht und ich würde gerne wissen, wie es so ist. Aber ich denke, das ist etwas viel auf einmal.« Der Alte sah mich an, lächelte dann aber. »Nun, du scheinst recht unerfahren zu sein. Würdest du mich den dann blasen?« Ich lächelte. Das hatte ich eh schon als Fantasie gehabt, als er mich geblasen hatte. Ich nickte. Ich hatte den Alten noch einige Male getroffen. Es stellte sich heraus, dass das Ferienhaus seines war. Irgendwann besuchte ich ihn mal zu Hause und an diesem Tag holten wir das nach. Der Analsex mit dem Alten, ob er mich oder ich ihn fickte, war mit nichts vergleichbar. Ich würde zwar immer auch auf Frauen stehen, aber selbst obwohl ich heute Frau und Kinder hatte, es war immer wieder mal vorgekommen, dass ich mich mit Männern traf. Der Alte hatte es mir gezeigt, dass man Sex nicht nur mit dem anderen Geschlecht genießen konnte. Ich bin ihm bis heute dafür dankbar und bedauere all jene, die da immer direkt Ekel empfinden, so wie wir alle hier. Sie wissen nicht, was sie verpassen. Nachwort zum vierten Kapitel. 4, am Fluss der Zeit. Name Rainer. Alter 28. Geschlecht männlich. Größe 1,70. Er verändert immer seine Größe zwischen den Storys. Witzig. Haare kurz und schwarz. Sexuelle Neigungen. Eigentlich hetero. Zusatz? Keiner. Name Erich. Alter 61. Geschlecht männlich. Größe 1,71. Haare grau. Sexuelle Neigungen. Bisexuell. Und wieder ein Abschlusswort. Bei dieser Geschichte handelt es sich um eine Story, die zwar anders, aber mir real passiert ist. Es war an einem See und war um Urlaub. Die Daten wie Alter oder anderen stimmen natürlich auch nicht. Aber es war ein geiles Erlebnis, das ich mit euch teilen wollte. Jetzt gehen wir mal alle brechen und gleich geht's mit dem nächsten Kapitel weiter. Kapital 5. Ein überraschendes Angebot. Als ich aufstand und zum Einkaufen fuhr, hatte ich nicht erwartet, dass ich mit jemandem frühstücken würde. Zu mir gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Ich bin ein 30-jähriger Schriftsteller, der alleine lebt und durch das Schreiben gewisse Freiheiten genießt. Darunter einen relativ lockeren Zeitplan, solange ich meine Abgabetermine einhalte. Nicht gerade ein Vermögen, aber genug, um mir mal was leisten zu können. Und zu guter Letzt, ich kann meine Geschichten, die ich schreibe und die als Hobby angefangen haben, als Beruf, mit vielen Menschen teilen. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. In einem Interview habe ich vor einiger Zeit gesagt, dass jede Frau, die nicht mit mir schlafen würde, etwas verpassen würde. Natürlich war das als Scherz gedacht. Aufgrund der Art meiner Bücher. Der Großteil meiner Bücher sind erotisch oder pornografischer Geschichten. Besser gesagt, sind das die einzigen, die sich verkaufen. Ich erzähle das nur, weil die Ereignisse des Tages genau darauf aufgebaut haben. Auf dem Weg zum Einkaufen hielt ich bei der Bar, bei der Bank und bei der Tankstelle. Bei letztere fiel mir eine Frau auf, die an sich eher unscheinbar wirkte. Sie hatte halblange Haare, ein Kleid in Braun und eine Brille auf. Alles in allem machte sie keinen besonders auffälligen Eindruck. Ihre Figur war aufgrund des Kleides kaum zu erkennen. Ich erkannte nur, dass sie eine etwa normal große Brust hatte. Warum sie mir überhaupt ausfiel? Als ich an der Tanke aus dem Auto stieg, fiel mein Blick zufällig auf sie. Sie hatte einen Stadtplan in der Hand und schien sich zu orientieren. Das war in meiner Heimatstadt eher ungewöhnlich, da es sich nicht um eine große Stadt handelte. Als sie aufschaute und ihr Blick auf mich fiel, wurde sie rot, was bei ihrer blassen Haut stark auffiel, und ihre Augen weiteten sich. Einen Moment lang schaute sie mich an und dann wendete ich mich um zu tanken. Für mich war es nicht wirklich neu, dass mich Leute erkannten oder anstarrten. Auch wen ich zugeben muss, dass es mich immer noch stört. Als ich bezahlt hatte und wieder ins Auto steigen wollte, war sie weg. Auf dem Weg in den Laden und zum Bäcker dachte ich nicht mehr groß darüber nach und vergaß sie schnell. Wie bereits gesagt, war es nicht ungewöhnlich. Ich ging in den Laden und hatte die ganze Zeit das Gefühl, beobachtet zu werden. Auch das war mir nicht wirklich neu. Am Kühlregal erkannte ich, dass die Frau von der Tankstelle an der Ecke eines Regals stand und zu mir schaute. Ich seufzte, das war so typisch, dass ich mir kaum die Mühe machte, meinen Ärger zu verbergen. Ich ging auf sie zu, doch sie verschwand in dem Gang und ich sah nicht, wohin sie als nächstes ging. Da neben dem Laden direkt der Bäcker war, beschloss ich, hier zu frühstücken. Mit einem Latte Macchiato und einem belegten Brötchen saß ich in einer Ecke des Cafés, in der Hoffnung, nicht aufzufallen, da mich vor den meisten Blicken eine Säule verbarg. Das muss aber eine sehr breite Säule gewesen sein. Ich trank meinen Kaffee halb aus, als sich die Frau zu mir an den Tisch setzte. Der Kaffee war fast leer, außer der Kassiererin, die die Frau misstrauisch beäugte. Ich sah die Frau an, jetzt aus der Nähe betrachtet, merkte ich, dass sie wohl etwa an die 40 bis 50 sein müsse. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch schloss ihn wieder, ohne einen Ton rauszubekommen. Wortlos schob sie eines meiner Bücher über den Tisch zu mir. Ich seufzte laut, holte einen Stift aus der Tasche, öffnete es und signierte es. Als ich sie fragte, wie sie heiße, antwortete sie mir nicht. Ich schloss das Buch, schob es ihr über den Tisch zurück und nahm an, dass sie es nehmen und gehen würde. Sie steckte es in ihre Tasche und starrte mich weiter an. Nachdem sie weiterhin nur starrte und nichts zu sagen können schien, gab vor, sie nicht zu bemerken, nahm mein Handy heraus und prüfte meine Nachrichten. Etwa 10 Minuten später hörte ich eine leise, ruhige und sehr angenehme Stimme, die mich etwas fragte. In der Annahme, es sei die Bedienung, schaute ich auf. Außer der Frau war niemand da. »Entschuldigung, wie bitte?« Sie sah verlegen aus und wurde knallrot. »Ich habe gesagt, bitte ficken Sie mich!« Meine Augen wurden groß und ich war mir mehr als sicher, dass ich irgendwas an den Ohren haben musste. Ich musste mich doch verhört haben. »Ich muss mich erneut entschuldigen. Ich glaube, ich habe mich verhört. Was sagten Sie?« Soweit es möglich war, wurde sie noch röter. »Ich möchte, dass Sie mit mir ins Bett steigen und es mir machen, so wie Sie es in Ihren Büchern schreiben.« Völlig perplex, aber auch angetan bei einem solchen Angebot, schaute ich sie an. Ich überlegte kurz. Eigentlich könnte das nur ein Witz sein. In der Annahme, dass es einer war, sagte ich. »Gut, wann, wo?« Sie lächelte, unsicher. »So schnell es geht, und wo ist mir egal?« Ich lächelte. »Unter diesen Umständen sollten wir wohl direkt aufs Klo gehen und loslegen.« Natürlich war das ein sarkastischer Scherz. Sie allerdings nickte und wollte aufstehen. Gut erzogen, wie ich war, stand ich ganz automatisch auch auf. Sie schob den Stuhl unter den Tisch und ging Richtung Toilette davon. Der Weg führte an der Theke vorbei, ging um 2 Ecken, erst rechts, dann links. Da waren 2 Türen, eine geradeaus für Männer, eine nach links für die Damen. Sie blieb vor der Tür für Frauen stehen und deutete auf beide Türen, als ob sie wissen wolle, in welcher der beiden Toiletten. Ich überlegte, dann hielt ich ihr die Tür zum Männerklo auf. Sie ging hinein, öffnete eine der Kabinentüren und wartete auf mich. Hier war es erstaunlich sauber und ich folgte ihr. Ich glaubte immer noch, sie wolle mich verarschen. Allerdings war mir klar, selbst wenn es ein Witz war, würde es zu weit gehen. Ich blieb stehen und als sie sich umdrehte, sah sie mich unsicher an. Als ich ihren Blick sah, wurde mir klar, dass sie das wirklich ernst meinte. Normalerweise war ich nicht so der Typ, aber irgendwie fand ich das gerade doch geil. Also ging ich mit ihr in eine Kabine. Ich schloss die Tür hinter mir ab und zog sie zu mir. Sie ließ es sich gefallen. Als ich ihr Kleid so anhob, dass ich mit der Hand an ihren Hintern konnte. Sie hatte einen schönen Körper, sodass ich nicht verstand, warum sie ihn unter einem solch unförmigen Kleid versteckte. Als meine Hand über ihren Hintern streichelte, spürte ich keine Unterwäsche und dachte erst, sie hätte einen String an. Als meine Hand aber weiter ihre Hüfte hochwanderte und ich spürte, dass sie tatsächlich nackt unter dem Kleid war, stöhnte ich leicht erregt. Sie sah zu mir auf mit fragendem Blick. »Sag mal, hast du keine Unterwäsche an?« Sie sah verlegen aus und schüttelte den Kopf. Ich küsste sie, während meine Hände ihren Hintern streichelten. Ich spürte, wie ihre Hände an meiner Hose herumfummelten. Ich ließ meine Hand weiter wandern und spürte, dass sie leicht behaart war und diese Haare waren bereits nass. Da wurde mir klar, wie geil sie sein musste. Ihre Beine waren so nass, dass man hätte meinen können, sie ist gerade aus der Dusche gestiegen. Sie stöhnte, als ich meine Hand ihre nackten Beine hinaufwandern ließ und ihren Hintern erneut zu kneten begab. Sie öffnete meine Hose und holte direkt meinen Halbsteifen heraus. Als sie ihn in die Hand nahm, spürte ich, wie er in ihren Griff zuckte. Sie stöhnte, als sie das spürte, und schien erstaunt, wie groß er war. Dabei war ich nicht so groß, und im halbsteifen Zustand würde ich ohnehin noch größer werden. Sie fing an, ihn zu bewegen, und ich stöhnte leicht, während sie mit geschickten Fingern dafür sorgte, dass ich endgültig hart wurde. Während sie mich wichste, ließ ich meine Finger mit ihrer nassen Scheide spielen, was sie zum Stöhnen brachte. Sie war ja offenbar so geil auf meinen Schwanz, dass sie schon so weich und nass war, dass ich ihn ihr direkt hätte reinschieben können. Sie drückte ihre Lippen auf meine, während sie stöhnte. Da ich nun mit meinen Fingern in sie drang, dann hielt ich es nicht mehr aus. Ich packte sie, hob sie hoch und sie stöhnte und machte ein williges Geräusch. Ich drückte sie gegen die Wand, sie hielt ihr Kleid hoch, während ich ihn in sie schob. Sie war sehr eng und weil sie so nass war, fühlte er sich umso geiler an. Kaum war ich in ihr, spürte ich, wie sie sich verkrampfte und sie stöhnte laut, während ich spürte, wie ihr Orgasmus sie erzittern ließ. Es war eigentlich unmöglich, dass sie so schnell gekommen war, aber dennoch war es so. Ich allerdings wollte mehr, das schien sie auch zu wollen, und so fickte ich sie in dieser Toilette, bis sie mehrere Male gekommen war und ich schließlich in ihr abspritzte. Sie sank an meiner Brust zusammen, mein Schwanz immer noch halbsteif in ihr, und atmete schwer in mein Ohr. Ich lächelte, offenbar war sie zufrieden. Meine Hände lagen auf ihrem nackten Hintern, da ich sie ja noch festhalten musste. Ich setzte mich so, dass sie sich nun schön erholen und ihre Ekstase genießen konnte. Als meine Erektion vollkommen weg war, spüren wir, wie mein Schwanz aus ihr herausrutschte. Sie zuckte zusammen und machte ein bedauerndes Geräusch. Ich lächelte, küsste sie leidenschaftlich, was sie erwiderte. Ich war zwar auch erschöpft, aber ich hätte nochmal gekonnt, wen ich gewollt hätte. Sie war mindestens 6-mal gekommen, bevor ich mich in sie ergossen hatte. Nachdem wir uns sauber gemacht hatten und an den Tisch zurückgekehrt waren, erzählte sie mir, dass sie verheiratet sei, 3 Kinder habe und ihr Mann sie nicht mehr anfasse. Nachdem sie mein Buch gelesen habe und mein Interview gesehen hatte, hatte sie das erste Mal seit langem gespürt, dass sie wieder mit anderen Männern Sex wolle, und so machte sie sich auf dem Weg zu mir. Irgendwie kam mir das auch bekannt vor, hatte ich sowas nicht mal in einem Buch geschrieben? Ich sagte aber nichts dazu. Als ich sie fragte, ob sie denn zufrieden oder enttäuscht sei, meinte sie nur, dass ich besser sei als ihr Mann, aber auch nicht überragend. Lächelnd, sie ist 6-mal gekommen, aber nein, war okay. Lächelnd sagte ich, dass ich normalerweise auch nicht auf einer Toilette eines Cafés richtig intensiven Sex hatte. Außerdem sagte ich, dass ich durchaus nochmal könnte, wen sie weitermachen will. Ihre Augen wurden groß und ich sah ihr an, dass sie wohl wieder feucht wurde. Da sie inzwischen neben mir saß, damit wir leise reden konnten, legte ich meine Hand auf ihr Bein, schob es unter ihr Kleid und spürte, dass ich recht hatte. Sie verkrampfte sich leicht, als sie spürte, dass ich sie anfasste und stöhnte, als ich meinen Finger ein Stück in sie schob. Du hast offenbar auch noch nicht genug. Sollen wir zu mir fahren und ich zeige dir mal, wie so richtiger Sex mit mir aussieht? Sie stöhnte ein Ja, als ich meinen Finger tiefer in sie schob. Sie legte ihre Hand auf meinen wieder harten Schwanz. Als wir gezahlt hatten und zum Auto gingen, wusste ich, dass ich den ganzen Tag damit beschäftigt sein würde, diese geile Frau zu ficken. Das war aber auch kein Wunder, wen es stimmte, was sie sagte, und es so lange her war, dass ihr Mann sie angefasst hatte. Bis zu mir nach Hause haben wir es allerdings nicht geschafft. Denn obwohl ich gerade mal 5 Kilometer hatte vom Laden zu mir, fing sie schon auf der Fahrt an, meinen Schwanz zu massieren. Ich fuhr zu einem Waldstück, befahl ihr, mich zu blasen, was sie gehorsam und willig machte. Anschließend nahm ich sie auf der Motorhaube nochmal, sie kam erneut 3-mal. Bei mir verbrachten wir 2 geile Tage und als sie ging, wollte sie wissen, ob sie wiederkommen dürfe. Ich lächelte und sagte, sie kann so oft zu mir und mit mir kommen, wie sie möchte. Das Ganze ging etwa 3 Jahre, dann merkte es ihr Mann, der sich daraufhin von ihr scheiden ließ. Sie war danach noch 2-3 Mal bei mir, aber meldete sich irgendwann einfach nicht mehr. Schade, denn sie war im Bett eine richtig devote Frau und liebte es, wen man ihr sagte, was man wolle und ihr Befehle gab. Allerdings geht es ihr gut. Hin und wieder traf ich sie beim Einkaufen. Es war ihr anzusehen, dass sie auch immer an die gemeinsame Zeit dachte. Doch wir redeten nie wieder darüber. Doch eine geile und schöne Erinnerung war es trotzdem. Nachwort 5, ein überraschendes Angebot. Name Rainer. Alter 30. Geschlecht männlich. Größe 1,83. Haare braun, halblang. Sexuellen Neigungen hetero. Zusatz Schriftsteller. Sehr von sich überzeugt. Name Sonja. Alter 51. Geschlecht weiblich. Größe 1,86. Haare unbekannt. Sexuelle Neigungen hetero. Zusatz: Aufgrund von einer Aussage und fehlendem Sex hat sie sich auf den Weg gemacht. Abschluss: Wort. Als ich etwa 29 war, sprach mich eine Frau beim Bäcker an. Während des Gesprächs meinte sie, dass ihr Mann sie nicht ausreichend befriedigen würde. Als ich scherzhaft meinte, na dann komm, wir gehen auf dem Klo ficken, stand sie auf und wir haben uns kurz etwas Spaß gegönnt. Zu mehr kam es allerdings nicht. Kapital 6. Die Zeichnerin. Ich saß wie so oft spät abends am Schreibtisch und zeichnete an meinem Tablet. Ich zeichnete eine Frau, die gerade Spaß hatte, während ein Mann sie auf dem Bett liegend nahm. Das war etwas, was ich normalerweise nicht zeichnete, aber irgendwas hatte mich heute dazu getrieben. Meine Mutter klopfte und meinte, dass sie jetzt schlafen geht und falls ich noch wolle, sei Pizza in der Küche. Ich wünschte ihr eine gute Nacht, dann zeichnete ich weiter. »Mach nicht mehr so lange«, meinte sie, bevor sie die Tür schloss. Ich hörte, wie sie den Gang entlang ging und sich eine Tür schloss. Kurz darauf merkte ich, dass ich wirklich noch Hunger hatte und stand kurzerhand auf, um mir was von der Pizza zu holen. Was zu trinken könnte ich mir bei der Gelegenheit auch glich holen. Auf dem Weg zurück in mein Zimmer machte mein Hund Spiky, also mit E-I, C-K und I, vor mir Männchen und rieb sich an meinem Bein. Ich lächelte und gab ihm ein Stück Salami von der Pizza, dann streichelte ich ihn kurz den Kopf und ging weiter. Als ich in mein Zimmer ging, sah ich, wie sie sich in ihrem Körbchen zusammenrollte und einschlief. Der Hund hat mal eben sein Geschlecht gewechselt. Ja. Wieder bei meinem Zimmer wunderte ich mich. Hatte ich meine Tür aufgelassen? Gut möglich. War es schon, wenn ich was zu essen wollte, war ich manchmal etwas vergesslich. Ich schloss die Tür hinter mir und setzte mich wieder an den PC, um weiter zu zeichnen. Während ich weiterzeichnete und die Pizza aß, hörte ich etwas hinter mir. Ich verdrehte mich zur Tür, aber da war nichts. Ich überlegte, ob vielleicht Spiky an der Tür war, drehte mich wieder um und wollte weiterzeichnen, als ich etwas an meinem Nacken spürte. Es war wie ein leichter Windhauch und ich spürte, wie mir ein angenehmes Schaudern über den Rücken lief. Ich erschreckte, drehte mich erneut um, aber es war nach wie vor niemand da, nur ich. Mir fiel eine Geschichte ein, die ich einige Tage zuvor gelesen hatte, in der ein Geist eine junge Frau besucht und verführt hatte. Natürlich war das ein Roman, aber aus irgendwelchen Gründen spürte ich, wie mich die Vorstellung erneut erregte. In der Geschichte war alles sehr deutlich beschrieben und ich spürte, wie mir das Blut ins Gesicht schoss, als ich rot wurde. Eine Weile saß ich dem Raum zugewandt, während ich darüber nachdachte. Dann drehte ich mich wieder um. Es verging eine Weile, in der ich in Ruhe zeichnete. Dann spürte ich erneut diesen leichten Luftzug am Hals, nun gefolgt von einem gehauchten Kuss auf die Wange, der mich allerdings an etwas Schönes denken ließ und mich nicht erschreckte. Irgendwie schien es auch, als hätte ich diesen Kuss erwartet gehabt. Ich beschloss, mich nicht umzudrehen. Das Gefühl kam mir bekannt vor und da war ein leichter, angenehmer Duft, den ich kannte. Ich spürte einen weiteren Kuss und nun auch eine Hand, die meinen Bauch hinaufwanderte, zu meiner Brust, die sie umfasste. Da es spät abends war, hatte ich bereits mein Nachthemd an und natürlich keinen BH darunter. Es fühlte sich gut an, wie die Hand meine Brust umfasste. Darum entfuhr mir ein leichtes Seufzen, als ich die Berührung durch den dünnen Stoff spürte. Auch diese Hand fühlte sich vertraut an, ohne dass ich hätte sagen können, warum. Ich spürte eine weitere Hand an meinem Bauch, die langsam weiter nach unten wanderte, sich da auf mein rechtes Bein legte und es entlang fuhr. Da das Nachthemd nicht so besonders lang war, endete es bereits auf meinem Knie. Die Hand hatte mein Knie erreicht und ich spürte, wie Haut auf Haut traf. Dann, wie der dünne Stoff nach oben geschoben wurde. Die Hand lag nun auf meiner heißen Haut und konnte sich unter mein Nachthemd schieben. Sie schob mein Nachthemd weiter, sodass ich mich ein Stück erheben musste und ich den dünnen Stoß über meine Haut wandern spürte, als mich die beiden Hände auszogen. Nachdem der Stoff neben mir auf dem Boden lag, spürte ich wieder einen Kuss. Dieses Mal an meinem Nacken. Ich spürte, wie es mir heiß wurde und ich nun so nackt dasaß. Die fremden Hände berührten mich an meiner Brust, wanderte über mein Bein und streifte über meine Hüfte zu meinem Bauchnabel. Ich spürte, wie ich langsam erregter wurde durch die zarten Berührungen und das Streicheln der Hand über meine Brust und Schenkeln. Die Hand rutschte weiter, war geschickt und wusste offenbar, was mir gefiel. Sie berührte die wenigen Haare meiner Scham und ich holte scharf Luft, als sie darüber strichelte und weiter unten zu wanderte begann. Die Spitzen der Finger berührten bereits meine Scheide. Ich hielt die Hand fest, stöhnte leicht auf, als ich die Berührung auf mir spürte und zog sie weg. Dann drehte ich mich auf dem Stuhl um. Auf meinem Bett lag eine Frau, wunderschön, mit schön geformten Brüsten und vollkommen glatt im Schritt. Sie war komplett nackt und lag mit leicht geöffneten Beinen da. Sie war schlank, hatte langes, braunes Haar und beobachtete den Mann, der direkt hinter mir stand. Der Mann war ebenfalls vollkommen nackt. Mein Blick wanderte über ihn. Er hatte einen gut definierten Körper, war groß und damit meine ich nicht nur seinen Körper. Er hatte kurze braune Haare, war wie die Frau auch im Schritt rasiert. Ich inzwischen ja auch vollkommen nackt, fühlte mich nicht so unwohl, wie ich erwartet hätte. Ich sah ihn nun genauer an, da sein Glied ja fast auf Augenhöhe mit mir war. Offenbar hatte ihm es gefallen, mich anzufassen, denn seine Erektion war bereits vollkommen aufgerichtet. Ohne darüber nachzudenken, nahm ich sein Glied in die Hand und zog die Haut vor und zurück. Er stöhnte dabei lüstern, als ich meinen Mund öffnete, die Zunge an die Spitze legte und anfing, ihm einen zu blasen. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie die Frau auf meinem Bett anfing, sich zu berühren. An Brust leicht drückte und die Scheide zurieb, während sie uns beobachtete. Warum wusste ich nicht, aber der Anblick der anderen, wie sie es sich machte, während ich ihrem Mann einen blies, machte mich noch geiler. Ich spürte, wie meine Muschi nass wurde und während ich noch auf dem Stuhl saß und ihn um Mund hatte, legte ich meine Hand an sie. Nach einer Weile zog mich der Mann an einem Arm sanft zu sich hoch und wir legten uns aufs Bett zu ihr. Sie legte einen Arm um mich, während sie anfing, an meiner Brust zu saugen und mich zu kneten. Ich stöhnte dabei, während der Mann sich zwischen meine Beine kniete, sie sanft auseinanderschob, was ich mir nur zu gerne gefallen ließ. Als sie gespreizt waren, rückte er näher an mich heran und schob einen Finger in mich hinein, während er dasselbe bei ihr machte. Wir stöhnten beide laut auf, während er anfing, es uns zu machen. Ich legte eine Hand an meine und die andere an ihre Muschi. Sie war genauso nass wie ich, während wir uns rieben und gemeinsam stöhnten. Die Finger des Mannes fühlten sich gut an und ich stöhnte lauter, als er sie besonders tief in mich schob. Sie saugte weiter an meiner Brust und küsste mich gelegentlich. Ich war zwar nie ganz unerfahren, aber ein solches Erlebnis hatte ich bisher noch nie gehabt. Nach einer Weile legte sie sich auf mich, sodass unsere Körper nun direkt übereinander waren. Ihre Brust drückte gegen meine, während er erst in sie, dann in mich stieß. Wir stöhnten, gemeinsam, und ich spürte, wie mir heiß wurde. Immer wenn er in mir war und ich dachte, er würde mich nun geil nehmen, schob er sich in sie, was sie laut stöhnte ließ. Es war ein eigenartiges Gefühl, ihren Körper auf mir zu spüren, während er sie und dann wieder mich fickte. Nach einigen Stößen verharrte er jedoch in mir und begann mich mehrfach zu stoßen. Ich packte seinen Hintern fest, was sie aufstöhnen ließ, und wir beide in Ekstase gerieten. Dann nahm er sich wieder vor, und obwohl er nicht mehr in mir war, spürte ich durch ihren Körper jeden seiner harten, tiefen Stöße. Ich spürte, wie sie über mir sich verkrampfte und wusste, sie würde jeden Moment kommen. Doch bevor sie kommen konnte, zog er seinen Schwanz aus ihr und stieß wieder in mich, tiefer und härter als zuvor, und ich spürte, wie sich ihr bevorstehender Orgasmus auf mich übertrug. Es war frustrierend, als ich kurz davor stand und nur noch 2-3 Stöße gebraucht hätte, um zu kommen. Wieder zog er ihn aus mir und nahm sie dabei. Oh, ist das verwirrend mit ihnen, sie, er, sie, sein, sie, mein, ihr, ich komme nicht klar. Naja. Und nahm sie dabei, stöhnte er nun ebenfalls angestrengter, und uns beiden wurde klar, als wir uns stöhnend anschauten, er würde jeden Moment kommen. Es blieb nur die Frage, welche von uns sein Sperma in sich spüren würde. Sie drückte sich dichter an mich, unsere Brüste wurden dabei zusammengedrückt. Und wir stöhnten. Als sie kam, spürte ich, wie sie auf meine Muschi tropfte. Er stöhnte, spritzte tief in ihr ab und zog sich mit einem Ruck aus ihr, stieß ihn in mich, und als ich spürte, wie er einen Teil seines Spermas mit jedem Stoß tief in mich spritzte, kam ich auch mit lautem Gestöhne. Ich küsste die Frau über mir, während mich ihr Mann mit seinem geilen Saft füllte. Als er seinen Schwanz aus mir zog, spürte ich, wie 2 letzten Spritzer auf unsere eng zusammengepressten Muschis landeten. Es war heiß und fühlte sich geil an, wie es so über unseren vereinten Körper floss. Er schob sich nochmal in sie, und ich spürte, wie sie zuckte, als er wohl seinen Rest in sie hineinpumpte. Mir war nicht klar, wie er so viel Sperma haben konnte. Schwer atmend und noch immer leicht stöhnend lagen wir da. Dann öffnete sich die Tür und ich wachte auf. Ich war am Schreibtisch wohl eingeschlafen, die Tür war geschlossen und ich war alleine. Ich sah an mir herab und merkte, dass meine Beine klatschnass waren. Es war nach oben geschoben und mein Oberschenkel sowie meine Scheide waren weiß, und es sah nach mehr aus als nur von mir sein zu können. War es wirklich ein Traum? Nachwort 6, die Zeichnerin. Name Victoria, Alter 20, Geschlecht weiblich, Größe 1,68. Haare braun, sexuellen Neigungen bisexuell, devot. Zusatz: Zeichnerin aus Leidenschaft und beruflich. Name Loro, Alter 26, Geschlecht männlich, Größe 1,76, Haare braun, kurz. Sexuelle Neigungen unbekannt. Zusatz: Ist er real? Name Franzi, Alter 25, Geschlecht weiblich, Größe 1,68, Haare braun lang, sexuellen Neigungen bisexuell. Zusatz: Ist sie real? Abschlusswort. Diese Geschichte ist mehr oder weniger nicht von mir. In diesem speziellen Fall habe ich mich mit einer betanken Person unterhalten. Gemeinsam haben wir ein wenig rumgesponnen. Gemeinsam haben wir uns diese Geschichte ausgedacht, die ich letztlich noch ins Reine geschrieben habe, Junge, und etwas angepasst habe. Mit dem Einverständnis dieser Person habe ich sie in dieses Werk aufgenommen. Kapital 7. Der Weg, den ich beschreiten will. Ich bin inzwischen 18. Mit Frauen hatte ich nie wirklich viel zu tun. Bisher auch wen ich das immer wollte. Mein bester Freund Ralf dagegen ist zu meinem Leidwesen ein rissiger Frauenmagnet. Bedauerlicherweise ist er damit aber auch kaum zufrieden. Er nimmt nichts ernst, hat nicht nur eine, sondern drei Freundinnen, mit denen er laut eigener Aussage auch mindestens zweimal die Woche schläft. Also mit jeder einzeln. An sich könnte man ihn als typisches Arschloch bezeichnen, eben ein Player. Warum ich mit ihm befreundet bin? Tja, das frage ich mich auch jedes Mal aufs Neue. Bislang brachte es mir mehr Ärger als Nutzen. Es ist wieder mal einer dieser Freitage und nach der Arbeit fahren wir zu ihm, wo ich bis Sonntag übernachten werde. Meine Eltern wohnen recht weit entfernt und mit Ralf arbeite ich nun seit der Ausbildung zusammen, weswegen wir uns auch gut angefreundet haben. Da er nicht weit weg wohnte, übernachte ich gelegentlich bei ihm und seiner Mom. So brauchte ich keine Wohnung oder immer nach Hause fahren. Seine Mom war eine sehr attraktive 38-jährige Frau. Sie hatte Ralf sehr früh bekommen, sein Vater war einfach abgehauen und so hatte sie ihn alleine großziehen müssen. Seine Ausschweifungen bekam sie nicht viel mit, allerdings hatte er sich immerhin eine Sache angewöhnt. Er war sehr vorsichtig, was Verhütung anging. Zumindest das hatte daraus gelernt, dass sein Vater einfach abgehauen war. Er hatte mir gegenüber mal zugegeben, dass er, sollte er ein Kind zeugen, würde er es besser als sein Vater machen. Aber er meinte auch, dass er das nicht will, bevor er mindestens 30 ist. Ich übernachtete normalerweise ganz gerne bei Ralf. Es war allerdings gelegentlich etwas schwierig, bei Ralf zu übernachten, den seine Mutter war. Nun sagen wir einfach, sie ist etwas sehr freizügig und lauft schon mal Shirt oder ohne BH oder auch in seidenen Nachthemd durch die Wohnung, selbst wenn ich anwesend bin. Das erste Mal, als ich bei Ralf übers Wochenende geblieben bin, war noch in der Ausbildung und war erst 16. Da war ich gerade mal 3 Monate in der Ausbildung und noch grüner als heute hinter den Ohren, was Frauen angeht. Ich bin morgens sehr früh aufgestanden, um kurz ins Bade zu gehen. Was ich erst merkte, als ich mich umdrehte, war, dass seine Mutter gerade unter der Dusche stand. Zu meiner Verteidigung, ich hatte Ohrstöpsel wegen Ralfs Geschnarcht drinnen und da ich erst aufgestanden war, konnte ich nicht so gut sehen. Sie allerdings hatte mich lächelnd angeschaut und gefragt, ob ich mit reinkommen wolle. Ich riss die Augen auf und schaute sie länger an, als ich gewollt hatte. Sie stand lächelnd da und schien es zu genesen. Nicht gerade förderlich war, dass ich meinen Schwanz noch in der Hand hatte, als ich mich umgedreht hatte. Sie war die erste Frau, die ich je nackt gesehen hatte, also im echten Leben. Natürlich bin ich nicht zu ihr in die Dusche gestiegen, obwohl ich oft seither daran gedacht hätte, was wohl passiert wäre, wenn ich es getan hätte. Im Nachhinein dachte ich auch öfter, ob es vielleicht daran lag, dass sie ohne Shirt und BH in der Wohnung rumlief, wenn ich anwesend war. Ich wurde rot und konnte ihr ein halbes Jahr nicht in die Augen schauen. Immer wenn ich die Augen zumachte, besonders wenn ich bei Ralf übernachtete, sah ich ihre vollen Brüste und ihren leichte Behaarung, die sie hatte. Er war genauso schwarz wie ihre Haare. Wer? Ralf? Zurück in Ralfs Zimmer sah er mich erstaunt an. Er war selbst gerade aufgestanden und war dabei, sich anzuziehen. Was ist denn los? Du bist ja roter als eine reife Tomate. Er grinste, als ich sagte, was passiert war und mich bei ihm entschuldigte. Er meinte nur, kein Thema, Alter, da kannst du nichts für, sie ist eben so. Als ich fragte, was genau er meinte, sagte er nur, das wirst du sehen, wenn wir frühstücken gehen. Da seine Mutter am Abend, als wir bei Ralf ankamen, nicht da war, hatte ich es nicht gewusst, aber beim Frühstücken verstand ich, was er meinte. Sie stand in einem schwarzen Slip und roten, weit ausgeschnittenen Top ohne BH in der Küche und machte das Frühstück. Für mich, der relativ behütet aufgewachsen war, war das ein erstaunlicher Anblick. Wie sich herausstellte, war das normal, wenn sie zu Hause war. Oder sogar, in dem Fall noch sehr anständig. Gegen Mittag, als wir in Ralfs Zimmer saßen und Videospiele zockten, meinte er grinsend. Du, geh doch mal und hol uns was Kaltes zu trinken. Im Kühlschrank müssten noch 2 Energie sein. Was ich nicht wusste, war, was von den vielen Schränken der Kühlschrank war. Am Vorabend hatte Ralf die Sachen weggeräumt und am Morgen hatte seine Mutter bereits gekocht, als wir aus Ralfs Zimmer kamen. So stand ich etwas hilflos in der Küche und überlegte. Ralfs Mom kam in die Küche, was ich nicht merkte, weil ich mit dem Rücken zur Tür stand. Sie legte ihre verschränkte Arme auf meine Schultern von hinten und flüsterte, was ich suche. Ich erschrak leicht, weil ihr Gesicht so nah an meinem war. Als ich mich umdrehte, stand sie nur noch in dem schwarzen Slip da, wie zuvor offensichtlich vollkommen ohne Schamgefühl. Als ich den Blick von ihren nackten Brüsten abwand, meinte sie, »Sehe ich so hässlich aus?« Sie klang ernsthaft besorgt. Wieder machte ich den Fehler, sie anzuschauen. Sie lächelte unverschämt an und mir wurde klar, dass sie mich nur ärgern wollte. Als ich wieder zurück in Ralfs Zimmer war, mit den Energie, meinte er lachend, ob mir seine Mutter gefallen würde. Mir wurde klar, er wusste, dass sowas in der Art passieren würde. Ich dachte erst, was für ein kranker Kerl. Als ich aber einige Wochen mit ihm verbracht hatte und wir öfter, als wir älter wurden, auch weggingen, wurde mir klar, dass es einfach seine Art von Humor war. Offenbar dachte er auch, dass zwischen seiner Mutter und mir eh nichts passieren würde. Ärgerlich dachte ich irgendwann, als er sowas in der Art erwähnt hatte. Damit hatte er vermutlich recht. Was würde eine solch erfahrene und ältere Frau mit einem Kind wie mir, der gerade mal so alt war wie ihr Sohn? Mich schauten ja schon nicht mal die Mädchen in meinem Alter an. Dass ich mir nach diesem Tag mehr als einmal vorstellte, wie es wäre, diese geile, sinnliche Frau im Bett zu haben, brauche ich wohl nicht erwähnen. Das Ganze war aber etwas mehr als 2 Jahre her. Wie immer war sie, als wir von der Arbeit bei Ralf ankamen, noch bei der Arbeit. Wir verstauten unsere Sachen in Ralfs Zimmer, gingen dann nacheinander duschen, was nach unserem Job auch bitter nötig war. Machend uns fertig heute Abend, wollte Ralf, wie er mir sagte, eine neue aufreisen, die er schon eine Weile bewachtet hatte. Wie ich das kannte, würde es wie immer laufen. Ralf würde sicher mehrere Frauen ansprechen und mit einer oder was auch schon vorgekommen war, mehreren von ihnen zu ihr verschwinden. Meistens ging ich dann alleine zu ihm und er kam dann etwa eine Stunde darauf nach oder aber gar nicht. Wie vorhergesehen passierte es genauso, nur dass es dieses Mal eine war, mit der er eine Freundschaft pflegte und zu mir meinte, dass ich heute nicht zu warten brauche, er würde nicht vor dem Morgen nach Hause kommen. Die er eigentlich wollte, war nicht da. Er gab mir wie immer den Hausschlüssel und verschwand mit ihr. Ich saß etwa eine Stunde noch in der Bar, da aber mal wieder jede Frau, die da war, schon einen hatte oder von mehreren umschwärmt wurde, trank ich mein Bier aus und machte mich auf den Weg zu Ralf. Auf dem Weg dachte ich wieder an Ralfs Mutter. Sie war sicher noch nicht zu Hause. Sie hatte seit kurzem einen Freund, wie Ralf meinte. Da würde sie laut ihm wohl heute Abend übernachten. Ich spürte, wie es mir einen Stich versetzte, bei dem Gedanken, diese geile, sinnliche Frau würde sich von irgendeinem gesichtslosen Niemand ficken lassen. Als ich die Haustür öffnete, hörte ich den Fernseher und wunderte mich. War Ralf doch schon da? Aber das war ja Quatsch, er hatte mir ja seinen Schlüssel gegeben. Außerdem war wohl eher unwahrscheinlich, dass er vor mir da war, selbst wenn ich noch eine Stunde in der Bar saß. Soweit ich wusste, wohnte von der Bar aus gesehen die Frau in der entgegengesetzten Richtung. Ich schloss die Tür und ging ins Wohnzimmer, schon auf alles gefasst. Da saß Ralfs Mutter auf dem Sofa, vollkommen nackt, mit einer Hand an der Brust und einer an ihrer nassen Muschi, die sie nun rasiert hatte, und machte es sich selbst. Ich glaubte zu spinnen, das konnte doch gerade nicht wirklich passieren. Erst checkte ich gar nicht, was ich da anschaute. Als sie plötzlich laut stöhnte, fuhr ich zusammen und wollte mich leise in Ralfs Zimmer schleichen. Bis dahin hatte sie mich ja nicht bemerkt. Aber genau da öffnete sie die Augen und bemerkte mich. Sie stöhnte nochmal auf, da sie gerade einen Finger in sich schob, und ich blieb wie angewurzelt stehen. Sie machte einfach weiter und schien kurz vor einem Orgasmus zu stehen. Ich schluckte, während ich ihr zuschaute. Das ging allerdings weit über einen Scherz hinaus. Als sie einen zweiten Finger in sich schob und lauter stöhnte, spürte ich, wie mein Schwanz schmerzhaft gegen meine Hose drückte. Ich ging an ihr vorbei in Ralfs Zimmer. Gerade als ich die Tür öffnete, stöhnte sie wieder und dieses Mal sagte sie dabei meinen Namen. Ich blieb stehen, als wäre ich am Boden festgeklebt. Sie machte weiter, stöhnte meinen Namen und ich spürte bei jedem Mal, wie mein Schwanz pulsierte. Als ich es nicht mehr aushielt, drehte ich mich um. Ich war ja auch nur ein Mann und das war doch klar eine Einladung. Das hätte ja sogar ein blinder, taubstummer kapiert. Ist aber ein bisschen behindertenfeindlich jetzt. Ich sah sie an und ihr schweißnasses Gesicht fing an zu lächeln, während sie sich weiterfingerte. Als mein Blick an ihr herab zu ihrer tropfenden Scheide wanderte, öffnete sie ihre Beine weiter. Ich verstand es, ging auf sie zu, währenddessen öffnete ich meinen Gürtel, öffnete die Hose und streifte die Schuhe ab. Als ich direkt vor ihr stand, hatte ich nur noch meine Shorts an. Sie lächelte, sah auf meinen hart pulsierenden Schwanz, den man durch die engen Shorts erkennen konnte. Als sie nickte, zog ich meine Hose aus. Ich hatte noch nie mit einer Frau geschlafen, aber ich dachte nicht groß darüber nach. Im Moment war es mein Instinkt, der mir sagte, was ich tun musste. Als ich meine Shorts ausgezogen hatte, sah sie mir auf den harten Schwanz, schien sogar leicht erstaunt. Das wäre ich auch. Ich hatte eine willige und geile Frau vor mir, die wollte, dass ich sie fickte. Ich ging auf sie zu, zog ihre Finger mit einem leicht schmatzenden Geräusch aus ihrer wirklich tropfnassen Scheide. Ich beugte mich über sie. Ich war so hart und meine Eichel, als ich meine Vorhaut zurückzog, nass wie sie. Ich brauchte mich nur noch vorbeugen. Sobald mein Schwanz ihre Scheide berührte, war er auch schon in ihr. Sie war mehr als bereit und willig und stöhnte, als sie meine Gegenwartsnah in sich spürte. Sie legte ihre Beine um meine Hüfte und zog mich regelrecht in sich hinein. Ich stöhnte, als sie mich unerwartet weit in sich drückte. Ich fing an, sie zu stoßen. So geil wie wir waren, dauerte es bei keinem von uns beiden lange. Ich stieß tief und hart zu und sie stöhnte bei jedem neuen Stoß. Als ich in ihr kam, schneller als ich es gewollt hatte, fing sie lauter an als zuvor zu stöhnen und ich spürte, wie sie plötzlich enger war, meinen Schwanz tiefer in sich zog und meinen Schwanz bis zum letzten Tropfen Sperma auszusaugen schien. Ich stöhnte, als ich spürte, wie heftig ihr Orgasmus war. Danach sank ich auf ihre Brust, mein Schwanz immer noch hart in ihr. Sie hob meinen Kopf ein Stück, küsste mich und flüsterte mir ins Ohr. »Na, kannst du noch?« Mein Schwanz in ihr zuckte und ich hörte sie leise kichern. »Oh, ein junger Mann ist überaus potent, wie ich sehe.« Sie zog mich aus sich heraus. Ich ging einen Schritt zurück, als sie aufstand, mich bei der Hand nahm und ihren geilen, nackten Arsch vor mir bewegend, gingen wir in ihr Schlafzimmer. Wir taten es in dieser Nacht mehrere Male. Am Morgen kam Ralf nach Hause, kam und anscheinend mich nicht in seinem Zimmer fand, kam zu seiner Mutter, die sich gerade auf mir reitend befand. Der bevorstehende Höhepunkt war schnell vergessen, aber nach längerer Zeit, einigen ernsthaften Gesprächen und etwas mütterlicher Autorität akzeptierte Ralf, dass ich und seine Mutter uns hin und wieder amüsierten. Allerdings suchte er sich direkt eine Wohnung, den er wollte davon nicht das geringste wissen. Am Ende trafen wir uns bei ihr jedes Wochenende, bis ich 20 wurde. Da lernte ich eine junge Frau kennen und mit ihr bin ich heute glücklich verheiratet. Dennoch war unser Wochenende immer wieder geil und wir haben viel davon gehabt. Ich möchte diese Erfahrung heute auch nicht messen. Nachwort 7, der Weg, den ich beschreiten will. Name Rainer. Alter 18. Geschlecht männlich. Größe 1,90. Haare braun. Sexuelle Neigungen Jungfrau. Name Ralf. Alter 19. Geschlecht männlich. Größe 1,80. Haare schwarz. Sexuelle Neigungen Player. Hetero. Name Frau Hahn. Alter 38. Geschlecht weiblich. Größe 1,70. Haare schwarz. Sexuelle Neigungen unbekannt. Aber vermutlich hetero. Zusatz: Ralfs Mutter. Abschluss: Wort. Wie viele Jungs und Männer kennen, gibt es immer den einen Kumpel, der eine extrem geile Mutter hat. In meinem Fall war das mit 19 die Mutter eines Kumpels, den ich nur aus der Disco kannte und bei dem ich einmal übernachtet habe. Mitten in der Nacht ist er dann zu einem Mädel abgehauen. Da wir am Zocken waren, ließ er mich einfach sitzen. Auf dem Weg aufs Klo hörte ich aus der offenen Wohnzimmer ein Stöhnen. Als ich daran vorbeikam, sah ich gerade, wie der Vater meines Kumpels seine Frau fickte. Damals dachte ich, ich spinne. Ich, knallrot und hart, bin aufs Klo und zurück in sein Zimmer. Ich glaube, bis heute hat das außer mir niemand gewusst. Aber nach fast 11 Jahren spielt das wohl keine Rolle mehr. Kapitel 8. Kurze Pause im Wald. Als Geschäftsfrau ist man sehr oft unterwegs und muss teilweise auch mal durchs ganze Land fahren, wenn nicht sogar Ausland. Für Beziehungen und Romantik bleibt da leider nicht viel Zeit. Was aber nicht heißt, dass man keine Lüste oder Fantasieren hat. Auf der Reise von München nach Berlin bin ich wegen einer Umleitung in eine Situation geraten, die geil und unglaublich war. Sowas ist mir seither allerdings leider nie wieder passiert. Die Umleitung von der Autobahn führte an einem beeindruckenden Waldstück vorbei. Da ich bereits seit dem frühen Morgen unterwegs war und gerade eine Pause gebrauchen konnte, beschloss ich, einen kleinen Spaziergang zu machen. Zeit hatte ich ja noch genug. Vor dem nächsten Morgen war kein Mitding angesetzt. So beschloss ich anzuhalten und eine Kleinigkeit zu essen. Die Beine zu vertreten konnte ich auch nicht schadete. Ich hielt an einem Waldweg an, an dessen Seite ein Schild stand: Wanderweg. Da ich früher, als ich noch zur Schule ging, wahrlich lange her, wusste ich, dass an solchen Wegen meist irgendwo Bänke und Tische standen, an denen man Pause machen konnte. Ich fuhr ein Stück hinein, damit mein Auto nicht die Straße blockieren würde, und blieb an einem großen Baum stehen, der dem Auto etwas Schatten spenden würde. Immerhin wollte ich nicht in ein Auto einsteigen, in dem die Luft kochte. Ich hatte mir ein paar belegte Brote beim letzten Rastplatz gekauft. Eigentlich hatte ich geplant, sie unterm Fahren zu essen, aber bei einer solch schönen Landschaft konnte ich es auch so machen. Ich nahm die Brote und eine halbvolle Wasserflasche vom Beifahrersitz und stieg aus. Meine Handtasche nahm ich vom Rücksitz, verstaute die Brote und das Wasser und ging los. Es war ein schöner Ort, die Bäume waren hoch und dick. Nach etwa 1 Kilometer kam eine kleine Hütte in Sicht. Ich dachte mir, es nichts dabei, war vielleicht ein Jägerunterstand. Als ich aber näher kam, erkannte ich, dass es eine kleine Hütte war mit Bänken und Tisch, damit sich Spaziergänge oder eben Wanderer unterstellen und ausruhen konnten. Nicht wirklich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass es hier öfter mal regnen sollte als anderswo. Zu einer Seite konnte man in das kleine Tal schauen, mit einem See, von dem ein Fluss abging und sich in der Ferne verlor. Weit und breit war kein Haus zu sehen. Der einzige Zugang zur Hütte war anscheinend dieser kleine Wanderweg. Ich beschloss, mich hier auszuruhen, bevor ich zum Auto zurückgehen würde. Hier würde ich ja auch gut essen können. Ich holte einen Roman aus meiner Handtasche, den ich vor kurzem angefangen hatte, zusammen mit dem Essen und Trinken und genoss die Ruhe und Stille. Außer den Vögeln und Blättern im Wind war es still. Nach etwa 1/2 Stunde kam ein Mann den Weg entlang, gejoggt. Ich sah ihn zunächst gar nicht, weil ich in mein Buch vertieft war. Als ich aber aufschaute und näher kam, erkannte ich erschrocken, dass er nackt war. Das Einzige, was er anhatte, waren Sportschuhe. Welcher Mensch ging denn nackt joggen? Fragte ich mich. Als er auf die Hütte zukam, überlegte ich, was ich machen sollte. denn dass er vielleicht vorbeijoggen würde, wenn er sah, dass hier jemand sitzt. Allerdings blieb er an der Hütte stehen, sah mich erstaunt an, dann lächelte, offensichtlich amüsiert über meinen etwas missbilligenden Blick. »Also gibt es doch noch Leute, die hier sind.« Ich sah ihn verwundert an und er meinte, »normalerweise verirrt sich niemand hierher. Die Wanderwege weiter oben oder unten sind die bevorzugten Stellen, an denen Leute wandert.« Als er meine Handtasche sah, meinte er, »oder spazieren gehen.« Als ich ihm zuhörte, kam es mir vor, als sei es nicht normal, dass ich hier saß. Irgendwie war das komisch. Den, dass er nackt joggen ging, schien normal für ihn vermutlich, war es das auch. Seine Aussage allerdings ließ den Schluss zu, dass wohl nie jemand hier anzutreffen war. Seine Stimme war kräftig und selbstbewusst und irgendwas darin gefiel mir. Ich schwieg. Stört es Sie, wenn ich mich dazu setze? Ich mache hier normalerweise Pause. Ich schüttelte den Kopf und schaute ihn mir nun genauer an. Er war gut gebaut, nicht muskulös. Man konnte auch nicht wirklich von Waschbrettbauch reden, aber er war offensichtlich gut trainiert. Er hatte braune Haare und war auch intim leicht behaart. Er sah aus, als habe er sich vor einiger Zeit rasiert. Das Ganze schien aber schon eine Weile her. Sein Glied war groß und dem Anschein nach leicht geschwollen. Meinetwegen? Ich hielt es für wahrscheinlicher, dass es wohl eher vom Laufen kam. Wen er lief und es hin und her schwang, müsste es sicher ein wenig simuliert werden. Ich spürte, wie mir warm wurde bei dem Gedanken, dass es so frei schwingend war. Er war meinem Blick gefolgt und meinte, »Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich nackt bin, aber ich bin ein Liebhaber der Freikörperkultur.« Ich schüttelte den Kopf und war fast etwas enttäuscht, als er sich mir gegenübersetzte. Sein Anblick hatte schon eine angenehme Wirkung auf mich und ich hätte ihn gerne noch etwas genossen. Ich meine, wie oft im Leben kommt es vor, dass man plötzlich von einem nackten Mann unter freiem Himmel überrascht wird. Vor allem, wen man ihn nicht mal kennt. Er reichte mir die Hand. »Ich bin Karl.« Ich erwiderte den Handschlag, der fest war, und zeigte, dass er zupacken konnte. »Luise«, er lächelte. »Sie haben vermutlich nicht damit gerechnet, einem Nackten hier zu begegnen.« Ich schüttelte den Kopf, immer noch leicht nervös. Immerhin war er nackt und saß mir gegenüber. Ich war zwar nicht dafür bekannt, besonders prüde zu sein, aber sowas erwischte wohl selbst den versautesten Menschen kalt. Würde ich den Fuß ausstrecken, der aktuell keinen Schuh trug, könnte ich seinen Schwanz berühren können. Ich hatte vor langer Zeit mal einen Mann, der aus irgendeinem Grund darauf stand, einen mit den Füßen runtergeholt zu bekommen. Ich konnte mich zwar auch nach längerem nicht daran gewöhnen, aber eines gefiel mir daran schon, den Mann zu spüren, wie er hart wurde. Er lächelte. »Nun, normalerweise begegne ich hier draußen auch niemanden. Besonders um diese Zeit. Die Kids sind noch in der Schule und die Erwachsenen arbeiten. Davon mal abgesehen, sind hier ohnehin so gut wie nie Leute.« Er sah mich nun genauer an und fragte, »Wie stehen Sie eigentlich zur FKK?« Ich sah ihn erschrocken an und merkte, dass er mich offenbar so genau musterte, um sich vorzustellen, wie ich nackt aussehen würde. Meinte dann aber, »Nun, in richtiger Atmosphäre habe ich kein Problem, nackt einem Mann gegenüber zu sitzen.« Er lächelte. »Das meinte ich eigentlich nicht, sondern das allgemeine Nacktsein, ob Sie es gerne sind oder ob Sie sich unwohl fühlen.« Er überlegte kurz und fügte hinzu. »Nun bin ich neugierig geworden. Dürfte ich fragen, welche Situation das ist?« Nun grinste ich. Er schien zu glauben, ich sei prüde. Er runzelte die Stirn, offensichtlich verwirrt über mein Lächeln. »Nun, beispielsweise im Swingerclub oder Sexsaunen. So wie bei Blinddatei, bei denen beide direkt wissen, dass es um Sex geht. Blind Date hat er bestimmt gemeint.« Er sah mich überrascht an und ich beschloss, mir einen Spaß daraus zu machen. Ich war eine erwachsene Frau. Mein erstes Mal lag lange zurück. Und auch wenn ich derzeit aufgrund meines Jobs keinen festen Freund hatte, so war ich sexuell doch aktiv. Seit ich das erste Mal Sex hatte, habe ich oft viel und gerne ausprobiert. Eine fatale Fehleinschätzung, wer mich für prüde hielt. Das Gegenteil war der Fall. Schon mehr als ein Mann musste sich eingestehen, dass er mich falsch einschätzte, wen er mich ansprach. Ich ging gerne auf Anspielungen ein und hatte auch kein Problem damit, mich mal nackt zu machen, wen Leute zuschauten. Auch wen ich das letzte Mal vor vielen Jahren gemacht hatte. Ich lächelte etwas breiter. Auch die eine oder andere Frau war davon nicht verschont geblieben. Ich wusste nicht warum, aber Lesben standen irgendwie auf mich. Wissen Sie, normalerweise sind Männer, mit denen ich den Kontakt pflege, wen ich nackt bin, sind eher eingeschüchtert von mir. Besonders, wen ich selbst auch nackt bin. Er sah mich an. Ich lächelte. Mein Körper war super in Schuss, etwas, worauf ich peinlichst genau achtete. Es half mir auch im Beruf, dass es eine fast reine Männerdomäne war, in der ich arbeitete. Da hatte es Sehnen voreilt, wen man gut aussah. So konnte man mehr als einen alten Mann überreden, wen sie eigentlich nicht wollten. Was allerdings immer seriöses Geschäft war. Mit Partnern oder Kunden pflegte ich keinen Sex. Doch manche glaubten, sie hätten eine Chance. Und genau darin lag mein Geheimnis. Wobei ich auch einige Kollegien hatte, die durchaus mit dem einen oder anderen ins Bett stiegen, um ihr Ziel zu erreichen. Das aber hatte ich nicht nötig. Manch einer hätte mich wohl für arrogant gehalten. Ich war seit kurzem auch 3-3-Sieg geworden und achtete schon alleine beruflich auf meinen Körper, von meinem Privatleben ganz zu schweigen. Er lächelte. Nun, das kann ich mir nicht vorstellen, war sein Kommentar. Ich erstattete mitten in der Bewegung mit der Hand zu meiner Falsche. Wie bitte? Dachte ich. Gut, ich hatte aktuell eine leichte Jacke an, da es etwas frisch war und die mich etwas verformte. Aber selbst damit sollte man sehen, dass ich gut in Form war. Wie konnte dieser Kerl es wagen, das anzuzweifeln? Er grinste, nur als ich ihn ansah. Mir wurde klar, was er vorhatte. Ach so, ich verstehe, er wollte mich dazu bringen, dass ich mich auszog. Ich überlegte kurz, dann sah ich ihn nochmal genau an. Er war schon attraktiv und allein die Tatsche, dass er mir nackt und selbst bei Wust gegenüber saß, ließ ihn noch anziehender wirken. Was ich ihm gesagt hatte, war wirklich so. Die meisten Männer wirkten eher eingeschüchtert von mir. Ein Segen und Fluch zugleich. Es bedeutete Erfolg im Job, aber leider meist Flaute im Bett. Es redeten zwar immer viele Männer darüber, eine schöne Frau ins Bett zu bekommen, aber die meisten hatten zu viel Schiss, eine anzusprechen. Mir war klar, wen ich mich ausziehen würde, würde es unweigerlich zum Sex führen. Zum einen, weil er unter dem Tisch sicher schon hart wurde, zum anderen würde ich es auch zulassen, das letzte Mal war vor knapp 2 Monaten und das war mir eindeutig zu lange. Durch Arbeit hatte ich kaum ein Privatleben derzeit. Ich wollte, dass mich dieser Kerl hier und jetzt geil fickte und spürte, wie mein Verlangen dadurch auch endgültig erwachte. Ich war gespannt, ob er sich zutraute. Sein Lächeln wurde breiter, als ich aufstand und meine Jacke auszog und neben mir auf die Bank legte. Gut, ich werde es Ihnen zeigen. Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Er schluckte und war offenbar ebenso erregt wie ich. Ihm war klar, dass ich jetzt auch Sex erwartete. Er schaute mir zu, wie ich mich nach und nach auszog. Ich zögerte keinen Moment. Ob bei meinem Rock oder dem BH, nicht mal beim Slip. Obwohl ich mich etwas schämte, da ich im Moment nicht rasiert war. Er betrachtete mich die ganze Zeit, während ich meinen Slip auf den Klamottenhaufen auf die Bank legte. Dann setzte ich mich wieder, oder besser gesagt, ich wollte es. Er meinte, ich bin beeindruckt, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich sah ihn an und hielt in der Bewegung inne. Und jetzt überzeugt, meinte ich trocken. Er sah mich nachdenklich an, betrachtete meine Brüste. Also stellte ich mich so hin, dass er alles sehen konnte. Könntest du dich einmal für mich drehen? Ich stutzte, er war echt unverschämt und grinste dabei anzüglich, bis ich merkte, dass er eine Hand nicht mehr auf dem Tisch hatte. Oh, spielte der etwa bereits an sich rum, während ich mich ihm hier präsentierte? Na, so geht es aber nicht. Wen er sich schon befriedigte, wollte ich aber auch etwas davon haben. Wen Sie aufstehen und das Gleiche machen. Er zögerte, sah an sich herab. Er war also wirklich bereits hart. Er murmelte etwas von, dass das im Moment schlecht sei. Er schaute etwas nervös zur Seite. Das überraschte mich jetzt etwas, kam aber nicht wirklich unerwartet. Gerade war er noch so angeberisch. Dachte er echt, dass ich mich jetzt mit weniger als geilem Sex zufrieden geben würde? Sie wollen mich genau sehen, dann sollten Sie sich auch schon zeigen, oder? Er sah mich mit einem lüsternen Grinsen an und verstand, dass ich jetzt zum Sex aufforderte. Wen ich jetzt aufstehe, gibt es kein Zurück, warnte er mich. Ich grinste. Nur wen Sie sitzen bleiben, bleiben. Sitzen bleiben, bleiben, bestätigen Sie nur, was ich vorher wusste. Er sah mich erstaunt an. Er sah zu, wie ich meine Hand auf meine Scham legte, kurz darüber stich, was mich leicht stöhnen ließ. Und ich ihm meine glitzernd feuchte Hand zeigte. Lächelnd stand er auf und es war eine beeindruckende Bewegung. Er war größer, als ich gedacht hatte und vollkommen aufgerichtet. Eine Hand hatte er auf seinem Schwanz gelegt und ich sah seine Eichel halb unter der Vorhaut glänzend nass. Ich wollte gar nicht lang herumreden, ging auf ihn zu und setzte mich neben ihn so auf den Tisch, dass der direkt in mich einbringen konnte. Ich war geil nass und ausgehungert und wollte, dass er mich direkt fickte. Die Situation war für mich ungewohnt und doch geil. So eine Geschichte würde sich nie wiederholen. Also wollte ich sie auskosten. Als ich auf dem Tisch saß mit geöffneten Beinen, sodass er meine offene Scheide einfach nur mit seinem Schwanz stopfen musste, stellte er sich vor mich. Seinen Schwanz in der Hand, seinen Blick auf meine Brüste und meine nasse Muschi gerichtet. Er war wirklich groß und trotz meiner Erfahrung hatte ich selten einen solch männlichen Schwanz in mir gespürt. Dazu kam, dass er ganz genau wusste, wie ich es mochte. Er fing an, meine Brust mit einer Hand zu massieren und mit jedem Stoß in mich spürte ich seine ganze Macht über mich. Ich liebte es, wen ein Mann mich ausfüllte. Und vor allem, wen er sich mir überlegen zeigte. Natürlich ist es in einer solchen Situation anders, als ich es gewohnt war, aber es war eine neue Seite an mir, die ich entdeckte. Es dauerte nicht lange, aber war unglaublich befriedigend. Er fickte mich hart, tief und heiß, bis er, als ich kam, seinen Schwanz aus mir herauszog und auf meinen Bauch, Beine, Brüste und meine geil noch vom Orgasmus zuckende Muschi spritzte. Danach begleitete er mich zum Auto und wir verabschiedeten uns. Gesehen habe ich ihn nie wieder, obwohl ich immer wieder, wen ich von München nach Berlin hier einen Abstecher machte. Irgendwann traf ich einen anderen jungen Mann, den ich mal nach ihm fragte. Ein Nackter, der hier langjoggte, musste ja jemandem aufgefallen sein. Da meinte der Junge, dass es mal solch jemanden gegeben hatte. Der sei aber bereits vor 8 Jahren bei einem Unfall gestorben. Oh, das ist jetzt aber traurig. Als er mir das erzählte, wurde mir eiskalt. War es ein Scherz des Jungen? War es jemand anderes, den er meinte? Oder war es ein Geist, der mich geiler als jeder lebende Mann befriedigte? Bis heute ist mir die Antwort nicht klar. Aber ich habe beschlossen, es egal ob Geist oder nicht, einfach als mein geilstes Erlebnis zu betrachten. Ich bin nach dem Gespräch mit dem Jungen nur noch einmal dort gewesen. Danach beschloss ich, es bleiben zu lassen. Bis heute gab es keinen Mann, der mich so gefickt hat wie er. Mystisch. Nachwort 8, kurze Pause im Wald. Name Luise. Alter 30. Geschlecht weiblich. Größe 1,65. Haare hellbraun. Sexuellen Neigungen bisexuell. Und steht auf SM. Zusatz Geschäftsfrau auf Reisen. Name Karl. Alter 34. Geschlecht männlich. Größe 1,85. Haare braun. Sexuellen Neigungen FKK-Fan. Zusatz, Experte. Nein, das war ein Scherz. Zusatz, Jogger, der gerne nackt laufen geht. Abschlusswort. Mit 20 war ich mal in Österreich. Als ich morgens aus dem Hotel kam, dachte ich, ich spinne. Nicht richtig, als ein nacktes Paar nur mit Sportschuhen an mir vorbei joggten. Während ich hier überlegte, was ich schreibe, fiel mir als Idee für ein Kapital ein. So, an der Stelle beenden wir das Video. Nach einem guten Stuhlgang soll man ja auch mal zwischenspülen, weil sonst die ganze Scheiße die Toilette verstopft. Heißt, wir sehen uns bei den nächsten Kapitalen. Schön, dass ihr dabei wart. Metal off.